nehmen. Man muss diese reale Form, in der es ablief, genauso ernst nehmen wie die theoretische Reflexion darüber. Dass es Gründe gibt dafür, objektive Gründe in der vorhandenen Technologie, in dem vorhandenen Bewusstseinsgrad der Bauern oder wie auch immer man die Gründe nennen will, soziologische, psychologische, technische oder sonst was, dass es Gründe gibt für diesen Willensakt, dass man sagt, so können wir ihn vielleicht technisch beherrschen, auch wenn es noch kein Kommunismus ist. Das ist was anderes, als wenn sich ein Mechanismus blind durchsetzt. Das ist mal was ganz, ganz anderes. Es ist ein technischer Akt, so können wir erstmal mit dem Laden verfahren. Es ist gewollt. Also zum Beispiel dieser Punkt, weil es im Lehrbuch steht, muss es irgendwie auch so sein oder so, das leuchtet irgendwie auch nicht ein. Also im Kapitalismus steht auch so viel, also wie der Kapitalismus, die ganze neoklassische Theorie ist Standardlehrbuch, trotzdem alles Blödsinn. Und das würde ich halt also zu dieser Idee, dass irgendwie sich das Wertgesetz so nach dem Motto, ja, wir haben den Wert nicht richtig ausgerechnet, dann ist völlig klar, wenn man das schon sagt, dann ist es auch kein Wert, denn der Wert wird nicht ausgerechnet, also der Wert, das sagt der Marx sehr klar, das ist ein Wert, das was sich hinter den Rücken der Produzierenden vollzieht, sozusagen. Der einzelne Produzent will natürlich immer möglichst viel rausholen, der Kunde will es wirklich billig haben und gerade dadurch realisiert sich das Wertgesetz. Da kann es gar nicht sein, dass das tief geht, sondern es vollzieht sich halt hinter dem Rücken der Produzierenden. Und wenn man sagt, wir wollen den Wert berechnen und schaffen es nicht, dann verwendet man diesen Begriff Wert, aber man verwendet halt den Begriff und man meint nicht, dass damit was Marx damit gemeint hat. Deswegen zu sagen, ja, nur weil wir das Wert genannt haben, war es wert, da sozusagen, das ist wie mit dem Geld, also wo er auch sagt, ja, das eine, es wird vielleicht Geld, es wird Arbeitszettel genannt, kann trotzdem Geld sein, es kann auch Geld genannt werden, aber keins mehr sein. Man muss halt gucken, wie ist die inhaltliche Bestimmung dieses Begriffs. Und da würde ich auch sagen, wenn man das guckt, dann, also trotzdem will ich jetzt nicht sagen, dass es in der Sowjetunion oder so unbedingt keine Warenproduktion gab, aber das ist dann die Frage, wie weit gab es da einen Markt, wie weit wurde für den Weltmarkt produziert, also das sind andere, man kann nicht nur sagen, nur weil es in der Buch steht, gab es da schon Wert, also das macht man sich zu einfach. Das hat denn keiner gesagt, ich habe nichts weiter gesagt, als dass der Lehrer, die Dinge, die im Lehrbuch, es ist halt, war nicht Warenproduktion deswegen, weil es im Lehrbuch stand, sondern es stand im Lehrbuch, weil es Warenproduktion war. Und die Aufgabe der Theorie stand sozusagen darin, gerade mit dem neuen ökonomischen System dann in der DDR, die bestehende Warenproduktion sagen, zu einem richtigen, durchstarrenden, dynamischen System zu machen. Und die Kategorien wie Preis, Gewinn und so weiter, Kategorien der Warenproduktion, sagen, zur vollen Geltung kommen zu lassen. Das ganze System sollte entschieden geschmeidiger sein. Der Staat sollte sich immer mehr rausnehmen aus vielen einzelnen Entscheidungen, ja, wo auch die letzte Babywäsche oder die letzte Windel sozusagen geplant wurde. Das sollten sozusagen die spontanen Regulierungen des Marktes erfüllen, unter zentralen staatlichen Eigentum. Und dazu sollte sozusagen den entschieden mehr Raum gegeben werden, diesen Kategorien, die ohnehin schon vorhanden waren. Ich habe das gestern vorgelesen, ne, wo Ulbricht sagte, lasst uns doch uns vollständig zu diesen Kategorien bekennen und sie nicht als reine durchgangskurze Zeit, die möglichst schnell aufgehoben werden soll, ne, wie es im Bodener Programm noch steht, nur als Missstände, als Muttermale sagen, des Vergangenen, sondern als Dinge, die immanent zum Sozialismus gehören, die seine ökonomische Basis sind. Und haben wir versucht deutlich zu machen, dass das nicht einfach Dummheit oder utopische Sache, sondern Ausdruck der realen Prozesse, die da waren. Den wollten sie Augen nehmen. Deswegen nehme ich das also ernst. Ulbricht hat das gesagt, er hat das gesagt. Immer sind es Leute, die über ihre Planungshoheit eine pseudokapitalistische Show inszenieren wollen. Das ist was völlig anderes wie Kapitalismus, wo Privateigentümer gegeneinander antreten. Dass ich da natürlich sekundäre Effekte bekomme, die ganz ähnlich sind. Man sagt, warum macht man so einen Quatsch? Das ist natürlich klar, dass man das kritisieren kann, diese Herangehensweise. Entstanden ist natürlich zum Beispiel ganz ein simpler Einwand aus der Kritik, lass doch der Kooperation und der intelligenten Entscheidung der Leute mehr Raum. Wenn dann irgendein Ideologe sagt, ja, wir müssen den Wertkategorien mehr Raum geben, dann ist das doch ein völlig anderer Gedanke. Dann sind das aber ideelle Vorstellungen, die aufeinanderprallen und nicht ein blinder Mechanismus der Privateigentümer, die da in einen Markt hinein produzieren. Das ist dann ein völlig anderes Ding. Ich möchte das jetzt so stehen lassen, das gibt keinen Bock. Aber siehst du denn diesen Mechanismus des Privateigentums und der des Kapitals nicht. Also dass Produktion in Gang gesetzt wird aus der simplen Tatsache, dass Geld da ist, Geld übrig ist, dass investiert wird. Das war ein ganz anderes Ding, also von den Mechanismen schon und von den Konsequenzen, von der ganzen Zwecksetzung, als wenn man sagt, wir produzieren jetzt für die Bedürfnisse und probieren, die Maschinerie am Laufen zu halten. Wir machen den Trick, der ist doof. Kann man denn kritisieren, diesen Trick oder diese Fehlvorstellung? Das ist ja alles was ganz anderes, als diese Maschine aus Geld mehr Geld zu machen. Das ist völlig anderes. Und ich erkläre, was ist nichts anderes. Also kann Sie auch begründen. Wenn ich daran mal anknüpfe, es wäre die Frage, ob ich auf der Grundlage von Warenproduktion, die ja also erstmal automatisch in unseren Köpfen mit dem Privateigentum verbandelt ist, ne? Ob ich auf dieser Grundlage etwas Gegensätzliches entwickeln kann, etwas Gegensätzliches in Bezug zur kapitalistischen Produktionsweise oder etwas Gegensätzliches in Bezug auf das Privateigentum. Das wäre die Frage. Funktioniert sowas, geht das oder geht es im Einsatz oder ist es ausgeschlossen? Sag ich, ob der Gedanke blöd ist, das kann man ja kritisieren. Das ist aber ein Gedanke von willkürlichen Gestaltern, die sagen, so wollen wir es tun. Das ist kein blinder Mechanismus. Das ist doch passiert, Mensch. Wir kennen doch die Geschichte. Das ist doch nicht bloß ausgedacht, das ist doch halt passiert. Ja, ich will es da erstmal mit dem Namen nennen, das ist was anderes. Dann kann man das ja im Einzelnen immer noch mal gesondert, aber das immer wieder alles in einen Topf zu rühren, das ist doch nicht analytisch. Ist es nicht aber auch so, dass viele dieser von dir genannten theoretischen Ergüsse von Spitzen Reflexionen von tatsächlich sich vollziehenden Prozessen gewesen sein können? Also man reflektiert eine Entwicklung. Also die Debatte ab dem Sozialismus Warenproduktion ist, das hat lange gedauert, dann gab es die berühmten Werte von Stalin, der sich dazu geholt hat. Viele, das ist ja nicht von Anfang an klar, dass das Warenproduktion ist. Als das auch gedacht war, ich glaube, man muss mitdenken, das sind Reflexionen von sich real vollziehenden Prozessen. Das sind keine willkürlich aufgesetzten Doktrinen von Herrschern. Das ist meiner Meinung nach von deiner Seite eine Unterstellung. Ja, welche Prozesse denn? Die in der Gesellschaft abgelaufen sind. Naja, welche? Gibt es was in der materiellen Produktion abgelaufen ist. Der Kapitalverwertungsprozess, die Konkurrenz. Wo sind diese Prozesse? Wo waren die? Diese Prozesse hast du für den Realsozialismus auf jeden Fall auf dem Weltmarkt gehabt. Keine Frage. Das ist ein anderes Problem. Diese Bewegungen haben nach innen gewirkt. Ja. Ich gebe dir recht, dass die inneren Verhältnisse sind nicht 1:1 mit marktwirtschaftlichen Verhältnissen von Einzelproduzenten vergleichbar, sondern deswegen sage ich ja immer, Flachs, die DDR kannst du als Firma behandeln oder du suchst nach dem Zitat. Ja? Wenn du die DDR wie eine Firma vorstellst, dann sind die inneren Beziehungen sozusagen nicht über Markt und Austausch oder so geregelt, sondern die Austauschverhältnisse werden vertraglich geregelt. Nicht über freie Konkurrenz, sondern die werden vertraglich festgelegt durch die Planungsbehörde. Und nach außen auf dem Weltmarkt herrschen aber genau die Zwangsgesetze, denen der Realsozialismus unterworfen ist, wie alle anderen Teilnehmer an dem Weltmarkt auch. So, und diese Gesetze, meinetwegen für IKEA zu produzieren oder für Aldi, wir haben ja die schönen Sachen von euch gekriegt, ja, in der Wessi. Die wurden natürlich unter den Bedingungen, die auf dem Weltmarkt gelten, produziert. Und die wurden genau zu den Austauschrelationen produziert, was dann immer dazu führte, dass zwar offiziell gesagt wurde, ja, Markt zu Markt, 1:1. Und alle haben, und wenn ich dann in der DDR die Betriebe besucht habe, dann haben sie gesagt, 1:5 ist doch ganz klar. So rechnen wir auch, so müssen wir rechnen, weil wir auf dem Weltmarkt so rechnen müssen. Das heißt, die ganzen Verhältnisse auf dem Weltmarkt wurden nach innen durchgereicht. Wie sagte Marx irgendwie, so wie das Gesetz der Schwere dazu führt, dass das Haus über dem Kopf zusammenpurzelt. Genau so wirkten die Wertgesetze in der DDR und mussten berücksichtigt werden. Und wenn dann willkürlich dagegen verstoßen wurde, indem gesagt wurde, ja, nehmen wir jetzt nicht zur Kenntnis, wir verteilen trotzdem intern anders. Naja, dann hat sich das eben als Disproportion bemerkbar gemacht, dass an der einen Stelle irgendwas dann fehlte und an der anderen Stelle zu viel war. Das waren die Auswirkungen und deswegen ist der Schluss daraus, wir haben das Wertgesetz nicht ausreichend berücksichtigt. Völlig adäquat. Völlig adäquat, weil sie intern nicht genügend die extern auf wirkenden Zwangsgesetze nicht intern adäquat weitergegeben haben. Und zum Beispiel, das wurde ja auch beklagt, unproduktive Betriebe durchgeschleift haben. Hätten sie jetzt dem, was dann ja mit Gorbatschow gekommen ist und was dann auch in den Auswertungen noch am Ende des Sozialismus gemacht wurde, so wie Wertgesetz mehr Raum verschaffen und so weiter, Hätten die Betriebe dann mehr Autonomie gekriegt, dann wäre das, hätte sich das natürlicherdings wie eine zweite Natur natürlich in Richtung der realen Austauschverhältnisse entwickelt und hätte sich in die Richtung entwickelt, dass natürlich die unproduktiven Betriebe geschlossen worden wären. Das hätte so sein müssen. Dagegen wurde willkürlich durch die Ideologen verstoßen. Durch die Schwerkraft fällt auch kein Haus zusammen, weil darum stehen wir entgegen der Schwerkraft. Also man kann das schon auch machen. Und wenn ich den Betrieben Raum gebe, indem ich ihre Kooperationsmöglichkeiten verbessere und nicht alles vorschreibe, ist das was anderes, als wenn ich sie ihnen plötzlich so eine Art Scheingeld in die Hand gebe, irgendeine Rechengröße und sie zwinge, was die Betriebe gar nicht wollten, damit irgendwas in die Bilanz zu bringen. Denn, also Kapitalismus simulieren. Mag ja sein, dass die Fantasiearmut und die Not, ja, wir müssen das mal machen, dahin treibt, dass das irgendwie psychologisch naheliegend ist. Aber wenn man was anderes machen will, ist ein anderer Gedanke naheliegend. Jetzt erklärst du aber alle, die damals tätig waren und auch überlegt haben, zu dummen Menschen, die nicht auf die richtige Idee gekommen sind, das irgendwie intelligent zu machen. Darauf wird es ankommen. Bei einer gestalteten Gesellschaft kommt es tatsächlich auf die richtige Idee an. Ja, und du sagst, alle, die da tätig waren, haben es nicht gesehen. Das heißt, also, für ziemlich unwahrscheinlich. Ich muss meine Frage von vorhin nochmal verstärken. Also, nee, also ich spinne jetzt mal ein bisschen. Ne? Also dieser gesellschaftliche Zustand, den wir als Sozialismus bezeichnen, der hat also noch diese ganzen Merkmale, bürgerliches Recht, Knechten, Unterordnung unter die Teilung der Arbeit und so weiter, also das, was wir vorhin gesagt haben. Und es herrscht Warenproduktion. Das heißt also, es gibt, wenn man jetzt dieser starren These folgt, Warenproduktion gleich Privateigentum, gleich eine Form des Kapitalismus, es gibt dann überhaupt keine Möglichkeit für diese Übergangsphase, die wir als Sozialismus bezeichnen, nicht kapitalistisch zu produzieren. Ganz recht. Genau. Und das gibt keine Übergangsphase. Das würde ich bestreiten. Warum? Genau das. Warum? Also das heißt, egal, ist eine Revolution egal wie wir das Ding nennen, es ist immer eine Form des Kapitalismus, die genau rauskommt und sich das, ja, und das Wertgesetz setzt sich, ja, sozusagen, ja, in kapitalistischen Rahmenbedingungen durch. Genau. Genau so. Das kann ich nicht. Genau darauf sind sie gekommen im Laufe der Entwicklung und das hat auch die Wende als eine völlig logische. Ja, das, da liegen wahrscheinlich die Ursachen woanders, aber das wäre eine Schlussfolgerung. Ich möchte gern, dass wir an dem Thema bleiben, nicht unbedingt heute, weil ich habe den Eindruck, wir kommen da nicht weiter, aber dass wir das auch weiter behandeln. Ja, sozialistische Warenproduktion gleich kapitalistische Warenproduktion. Sozialistisch mal, das egal welche Variante. Automatisch, ja, ja, genau. Der Stefan hat sozusagen in einem Argument genommen, sie mussten sich im Weltmarkt behaupten. Das schlug durch. Ja. Ohne, ja, Zweifel. Das ist also ein Argument, was sehr schnell, was mir gar nicht, dem man gar nicht widersprechen aber kann. Wieso muss ich das sage, ich sage aber, das schlägt genauso durch, wie in heutigen Versuchen, sagen, innerhalb des kapitalistischen Systems in Kernbereichen eine andere Form, Genossenschaften, alternative Projekte, auch da schlägt es durch. Ja. Ne? So, aber das ist ja nur, warte doch mal, nehmen wir das einfach mal hin. Ne? Es schlägt durch. So, die zweite Sache, und das meine ich aber, das ist die anspruchsvollere Sache. Erstmal die ganze westlichen Kapitalismus weggenommen. Gedanklich weggenommen, wäre es dann keine kapitalistische Warenproduktion gewesen. Das ist ja, es muss aus den inneren Entwicklungsbedingungen dieser Gesellschaften, die also diesen Sozialismusversuch unternommen haben, selbst gegriffen werden. Nicht nur aus den Äußeren. Ne? Das Äußere, das ist sozusagen ein zusätzlicher äußerer Grund, sondern aus den inneren Bedingungen selbst gegriffen werden. Also etwa so, wäre Lenin nicht zur NEP gekommen, wenn es den westlichen Kapitalismus nicht gegeben hätte. Er wäre trotzdem zur NEP gekommen. Genau. Wäre die Staaten, wäre sagen das Ostdeutschland nach 1945 nicht zur Warenproduktion gekommen, wenn es westliche gegeben hätte. Nee, sie hätten zwangsläufig zur Warenproduktion kommen müssen. Warum? Weil sie aus diesem Zustand Kapitalismus erstmal herausgetreten, ja, sind, okay, haben wir diesen ganzen, so, Geschichten behaftet. Und wenn ich nun in Frage stelle, dass es eine sozialistische Warenproduktion gibt, was Marx ja in Frage gestellt hätte. Also der Begriff sozialistische Warenproduktion ist im, ja, marxischen Denken absurd. Aber wenn ich wenn ich das jetzt aber sagen will, ja, welche Warenproduktion ist es denn dann? Wenn ich behaupte, es ist eine kapitalistische und sagen muss, es ist eine mit wenigstens massiv eingeschränkter Konkurrenz. Ja, das Argument ist ja wahr. Wieso kann ich dann annehmen, dass eine kapitalistische ist? Ich muss also sagen, ist dieses Verhältnis Kapital und Arbeit, hat das weiterhin bestanden? Das muss ich erklären. Welche Form Kapital und Arbeit, in welcher Form die Kapitale untereinander agieren, das hat ja auch im westlichen Kapitalismus eine ungeheure, sehr verschiedene Form. Der Monopolkapitalismus ist was ganz Erhebliches anderes als der Kapitalismus der freien Konkurrenz. Die Einschränkung der Konkurrenzverhältnisse ist enorm. Nur um den Gedanken aufzulockern erstmal, dass also diese Form der Kapitalismus der freien Konkurrenz der einzige Kapitalismus ist. Oder etwa die Frage zu stellen, eine Gesellschaft organisiert, wie die Deutsche Post, auf der Basis von Lohnarbeit, ist das Kapitalismus oder nicht? Lenin nahm an, wenn der Richtige an der Spitze steht, also die bolschewistische Macht an der Spitze, und die Russland so organisiert wird wie die Deutsche Post, dann ist es selbstverständlich kein Kapitalismus mehr. Ich muss also diese Sache, Kapital und Arbeit, das muss ich angehen und muss erklären, hat es das im Osten gegeben? Ist das Staatskapital, hat das den Charakter, ne, des Kapitals laut Marx' Definition insgesamt? Ist Lohnarbeit wie in Pass ist das übereinstimmt mit der Definition von Lohnarbeit im Kapitalismus überhaupt? Ja, an das Ding muss man einfach mehr ran. Oder die Frage andersrum gestellt, ist das Staatseigentum eine sehr unvollkommene erste Form des gesellschaftlichen Eigentums, genau, oder ist es noch Kapital? Oder ist es das auf die Höhe getriebene kapitalistische Eigentum? Die Frage lässt sich aber mit einem Satz beantworten und vom Tisch legen. Ist Geld der Ausgangspunkt der Ingangsetzung von Produktion? Mit dem Ziel, mit mehr Geld die Produktion wieder zu beenden und wirklich die Produktion zu einem Abfallprodukt der Geldvermehrung wird. Wo ist da das Geld, was der Ausgangspunkt für die Ingangsetzung von Produktion ist? Das ist doch nicht. Ist ein Verwertungsprozess im Sozialismus das Tragende des Ganzen? Also in dem Realsozialismus. Das Geld, was den Ausgangspunkt für die Ingangsetzung von Produktion gibt, alles, was das nicht ist, ist kein Kapitalismus. Ja, genau. Ja, aber genau das gab es doch. Aber genau das war so, ja. Das Geld war Ausgangspunkt? Das Kriterium, was über den Fortschritt der Gesellschaft Ausdruck gab. Ja, die Investition. Das offiziell anerkannte Kriterium war das Nationaleinkommen in der DDR. Ja. Das ist eigentlich vom ideologischen und philosophischen Grundgedanken nicht. Da war das Grundgesetz des Sozialismus die bessere Befriedigung der Bedürfnisse und die Nationaleinkommen und überhaupt das Ziel. Aber die Befriedigung der Bedürfnisse ging durch die Wertform hindurch. Ja, gut. Und der Maßstab dafür, inwiefern das gelungen ist. Es war nicht bewusst gewollt durch die Wertform, sondern. Ich habe vorhin noch darüber nachgedacht, du müsstest mir wirklich mal die Stelle zeigen, wie wirklich das Wertgesetz, also ein Bildungsgesetz vom Sozialismus behauptet wurde. Gar kein Problem, dann kann ich dir hunderte Stellen zeigen. Das Gesetz der Ökonomie der Zeit. Hunderte Stellen. Hunderte Stellen. Ausdrücklich Parteitagsdokumente. Nicht irgendwas von ein paar Spinnern. Du warst du gestern nicht da? Siehst du vorlesen? Dass es diese Unterscheidung gab, dass wirklich Geld, Ware und solche Dinge anerkannt waren als sozialistische Warenproduktion. Mhm. Aber ich denke mal, wir haben damals den Bruch gemacht, dass wir gesagt haben, okay, es gibt eine Warenproduktion außerhalb des Kapitalismus, aber das Wertgesetz ist spezifisch für den Kapitalismus. Jetzt musst du ganz einfach das mal glauben, es war massenweise auf allen Ebenen, das war keine Diskussionsfrage mehr. Das Wertgesetz zur Geltung kommt. Das von dem, was eigentlich offiziell anerkannt worden ist. Nein, das ging bei Ihnen geistig ging das zusammen und das ist eben der Fehler. Diese Annahme, ne, dass die immer bessere Befriedigung der Menschen, die Herren der Produktion sind, das war nämlich eine geistige Voraussetzung, was sie nicht waren, dass das Zentrum des Ganzen ist, steht absolut im Widerspruch zu der Sache Wertgesetz. Absolut. Und die Herren der Produktion, weil du es gerade erwähnt hast, es war ja ein Prozess, der dahin führen sollte. Die waren doch nicht Herren der Produktion, und das wurde ja auch nicht behauptet im Sozialismus. Dieser Prozess sollte dahin führen. Nee, das wurde schon mal. Das die entscheidende Argumentation, dass es sich nicht um kapitalistische Warenproduktion handelt, war, dass in der DDR die Werktätigen die Eigentümer der Produktionsmittel sind. Ja, deswegen könnte es keine Warenproduktion sein. Also wenn ich zum Beispiel jetzt eine kommunistische Zielstellung propagiere und sage, ohne diese niedere Phase komme ich da überhaupt nicht hin, dann heißt es doch, dass hier ein Entwicklungsprozess stattfinden muss, der dieses Ziel dann zu Herren der Produktion zu werden, in der höheren Phase zum Ergebnis hat, aber doch nicht unterwegs schon vorhanden ist oder in dem Moment, doch, wo ich Staat sein will. Das war doch die Begründung, also ich meine, das war doch die offizielle Begründung, dass die politische Macht der Hälfte der Arbeit erfasst. Ich lese es nochmal vor. Das ist, man kann jetzt nicht alle wirklichen Verhältnisse zur Ideologie erklären im Nachhinein. Nee, aber... Ich meine nur... Du entwertest ja alle Parteitagsdokumente im Nachhinein. Wenn du den Entwicklungsprozess mal objektiv analysierst, kann das doch überhaupt nicht, in dieser niederen Phase kann doch überhaupt nicht so ein Zustand entstehen. Ja, das sagst du jetzt. Ja, natürlich. Aber die, schon zu DDR-Zeiten, die Theorie war eine andere. Ja, aber ich denke, das Problem ist wirklich, ich bin dann relativ emotionslos, weil ich kümmere das alles an. So. Aber ich denke auch, dass viel hineingelegt wurde von den Führenden, was auch immer, die auf den Parteitagen gesagt haben. Und dass es jetzt genau das Problem ist. Also, dass es aber nicht so war. Also, dass wir gerne so wollten und uns so oben reingetrichtert haben. Also, ich habe mich auch als Arbeiterklasse gefühlt. Ich habe die Macht, der bloß Boden. Ja, also, das ist, wie man jetzt ganz einfach von meiner Warte aus betrachtet. Genau das Problem. Und das ist so, was Inga wahrscheinlich meinte. Also, weil die sich da ausgesponnen haben und so, ist ja alles schön und gut, aber so war es ja nicht. Und Annette hat es ja auch bestätigt. Also, ich kenne auch kein Wertgesetz, was das belegt. Okay, kein Reizthema, bitte. Ich habe da noch eine. Nur meine Meinung. Ich hab da noch vielleicht eine Zwischenbemerkung. Also, DDR, wenn über Wirtschaftserfolge oder auch nicht in der DDR gesprochen wird, dann müsste man das auch unterscheiden zwischen der reinen Industrieproduktion, die hier also zum Teil angesprochen wird, und dann auch dazu bezogen, dazu gehört dann noch mein Begriff, also auch Forschung und Entwicklung und Akkumulationsform. Dann habe ich als zweites, und jetzt komme ich jetzt zu einer Aussage, die kehrt sich jetzt alles um. Währenddessen in der ersten Frage möglicherweise Schwierigkeiten oder Indifferenzen bestehen. Hier in der zweiten, in der Frage Dienstleistung, war ja die DDR hervorragend. Und noch besser war sie in der Problematik Landwirtschaft. Die sozialistische Landwirtschaft, die auf genossenschaftlicher Basis realisiert wurde und die nach der Wende weiteren Bestand hat. Zwei Drittel dieser Betriebe haben mit abgelehnt, in irgendeiner Form den Weg rückwärts zu laufen. Der genossenschaftliche Charakter in Richtung sozialistischer Prägung ist ja erhalten geblieben. Und das muss man sich mal überlegen. Und diese sozialistische Landwirtschaft in der DDR, die hatte ein großes Vorbild. Das war aber nicht die Sowjetunion, sondern das waren die Farmen, die industrielle Verwertung, also die landwirtschaftliche Produktion in den USA. Das muss man erstmal alles wissen. Aber Sie hatten nur die halbe. So, und dann komme ich natürlich aus dieser ganzen Negativdiskussion ganz schnell raus. Und ich mache mir gar nicht mehr so viele solche großen Sorgen. Jetzt haben wir hier natürlich eine theoretische Wertung, wie wir insgesamt diesen Wettbewerbsgedanken der kapitalistischen Produktionsweise zur sozialistischen, die ja letztendlich auf der Basis eines großen Anteils von Freiwilligkeit der einzelnen Persönlichkeit besteht oder sich berufen hat. Das ist ja, auch den Freiwilligen, den musst du immer wieder schieben und daran erinnern, du bist ein Freiwilliger, bleib da doch. Ja. Sei mal das ist nicht so einfach. Sei freiwillig. Naja. Aber das ist ja nicht so. Diese ganzen Diskussionen, die wir heute haben, in der Tagesschau sehe, die Diskussion über den Milchpreis. Das sind ja alles Dinge, die in der DDR undenkbar waren, dass man überhaupt so was in dieser aktuellen Nachrichtenvermittlung diskutieren muss. Vom Gammelfleisch in Bayern will ich nicht reden, ich von diesen ganzen Einzelwirtschaften, die es ermöglichen, dass, wenn einer negative Befunde liefern will, dass er Gammelfleisch verkauft als richtig. So, das sind Das ist aber auch diese Privatisierung, die da immer noch existiert, wie in der DDR. Da musstest du den Kleinen, wenn die Kinder zu Weihnachten, wenn sie so ein bestimmtes Alter erreicht hatten, dann haben die sich vom Osterhasen was erzählt, dass er konnte bloß Weihnachten machen. Nicht? Dann hast du vom Osterhasen gesprochen. Und wenn beides nicht so richtig passte, witterungsbedingt, dann hast du mal erzählt, wie das früher war, als der Bauer noch ein Bauer war. Und nicht hinter Mähdrescher, oder in Mähdrescher fuhr. Das ist ein ganz anderes, eine ganz andere Welt. Hier ist so viel durcheinander, hier muss so viel korrigiert werden, es ist so viel kaputt diskutiert. Und auch bei mir selber, ich muss fortwährend nachdenken, was willst du eigentlich sagen? Das ist so ein bisschen Karussell im Kopf. Ist doch schön. Ja, natürlich für alles eine negative Bewertung. Aber keine vernichtend darf das sein. Ja? Negative Kritik muss vorwärts nach vorne zeigen. Wie kann ich es beheben? Das ist doch die Zielsetzung. Damit habe ich nicht gesagt, dass irgendeiner das hier nun so. Um Gottes Willen nichts an dich gerichtet, diese Adresse war nicht. Ein Vorschlag, vielleicht gerne dieses gastrozentrische Warenprodukt von oder nicht schon mehrmals. Ja, natürlich gab es die. Weil das wird natürlich steuerpolitisch geregelt, der Rest hier. Lass ihn doch mal reden. Es wird, denke ich, darauf ankommen, die Dinge noch immer mehr zuzuspitzen, bis wir eine Antwort wirklich finden, wo wir uns einigen können. Du hast mir übrigens meine Frage nicht beantwortet, wo das Geld ist, was der Ausgangspunkt für die ganze von Produktion ist. Da hast du auch ausgewichen. Aber du hast in irgendeinem Text geschrieben, dass du das mit erweiterter Produktion gleichsetzt. Aber vielleicht können wir das nochmal abseits. Also ich würde vorschlagen, das Thema jetzt. Ich will mal einen Missstand in der DDR ganz bewusst darstellen, an eigenen Erleben. Ich rede von mir selber jetzt mal. Und was ich dazu zu sagen habe. Ich war in der DDR 15 Jahre selbstständig als Handwerksmeister für Zentralheizungsbau. Das war auch so ein gewisser Engpass. Man hatte irgendwo die Möglichkeit, in die Privatsphäre der Kunden Einblick zu bekommen. Ob das nur ein Parteisekretär oder ein Bischof war, das kannte ich alles. Ja? So, wie sah das bei mir aus? Ich kam also auch von 1949 bis 1975 habe ich im sozialistischen Sektor gearbeitet. Dann ist er mal in den Privatsektor gegangen. Das hatte welche Gründe, das ist eine andere Frage. Ich habe mit der progressiven Besteuerung, nicht nur ich, sondern alle, aber von mir rede ich und ich kann das beweisen. Ich weiß das hundertprozentig. Ich habe das nicht irgendwo abgeschrieben oder hat es in Erinnerung. Oder aber es ist mir so berichtet. Nein, es war so. Es war 15 Jahre lang so, dass die progressive Besteuerung keinerlei Anreiz brachte, den Betrieben die Produktion zu steigern. Das war eine sehr humanistische, sozialistische Maßnahme, steuerpolitisch gesehen. Nämlich, dass derjenige nicht zu Höchstleistungen gezwungen wurde, über welche Mittel sowas denn möglich wird, durch Dumpinglöhne und Hartz IV und so ein Mist und Arbeitslosigkeit, erzwungene und theoretische. Das sind noch andere Paar Schuhe. Hier nun folgendes Beispiel. Als ich begann, ich habe am 1. Juni 1975 meinen Betrieb eröffnet und wurde mit dem Betrieb für ein ganzes Jahr besteuert. Das heißt, ich hatte die Sozialbevorzugung für 12 Monate und habe nur 6 Monate gearbeitet. Das hört sich ganz, ganz komisch an, war aber so. Im darauffolgenden Jahr und in den Jahren nachfolgend habe ich immer mit der proportionalen Besteuerung, je mehr ich verdiente, erarbeitet habe meinem Jahresplan, habe ich immer den gleichen Nettobetrag am Jahresende erhalten, ob ich eine halbe Million oder eine ganze hatte. Da hat mir dann jeder gesagt, na sag mal, du Idiot, jetzt ist es so schönes Wetter, jetzt haben wir September und du arbeitest noch. Richtig intensiv. Und ich sage, pass auf, ich bin Sozialist. Ich arbeite deshalb, wenn ich nämlich jetzt in einer Zahnarztpraxis das Schild lese, wegen Rohrbruch geschlossen, weil dann habe ich meine Zahnschmerzen weiter und du auch. Und wenn es denn aber nur noch, wenn wir selbst die Verursacher sind, dann dürfen wir den Dentisten nicht dafür bestrafen oder den Staat und sagen, das ist eben so. So haben wir eine Bereitschaft gegenseitig entwickelt. Das Handwerk war untersichtlich solidarisch, die ganzen Dienstleister. Wir hatten natürlich auch einen Abstand zu bestimmten Obrigkeiten, aber das war auch nur so ein scheinbarer. Der hat sich auch wieder verworfen. Ich wollte was anderes sagen. Ich wollte sagen, dieser soziale Passus hat uns gehemmt, mehr Leistung zu erbringen. Und währenddessen ich nun ehrgeizig wie war, also bis September eine volle Pulle machte und dann eben, liebeschön, aber auch nicht ganz, aber da gab es auch solchen illegalen Sektor in der DDR, im Handwerk, das ist sozusagen Feierabendarbeit, nannte man das da offiziell, aber das war auch bloß eine andere Form der Schwarzarbeit, nicht? Aber das war wenigstens noch versteuert und legalisiert und war nicht illegal, das muss ich noch dazu sagen. Deshalb war es auch nicht so entartet, wie sie jetzt ist. Und diese Dinge, steuerpolitisch, sozial, für das Handwerk und für die Bevölkerung, das hätte man dann eben reduzieren müssen. Nämlich für den, dass man nämlich im Handwerk, dass der Wettbewerbsgedanke auch wirklich zum Tragen kommt in der Industrie, also in dieser Produktionsphase, die einen Teil dieser Gesamtproduktion der DDR ausmacht. Also wegen Geld arbeiten. Und dieser Reichtum, der sich dann gesamtgesellschaftlich letztendlich irgendwann darstellt, das kann nicht nur eine Frage der Überzeugung sein, einer politischen Notwendigkeit. Die muss man erst mal erkennen und wenn man sie erkannt hat, dann muss man sie auch anerkennen, dann muss auch dafür wirklich dann streben. Das ist nicht immer da. Also muss man mehr und mehr die Zwänge auf ökonomischem Gebiet, man muss das so lenken. Wie wollen wir denn überhaupt, wollen wir über Sozialismus und über Kapitalismus, also Kommunismus reden, aus dieser Gesellschaft den ersten Schritt heraus machen in diese neue Gesellschaft oder Produktionsweise, Produktionsform. Für mich ist der Sozialismus eine Art und Weise, wie ich Werte schaffe und nicht wie ich sie verteile und wer sie ist und wann und wie und mit welchem Besteck. Sondern nur die Produktion selber. Und so ist es auch mit dem Kapitalismus. Ich finde, das, was hier gegenwärtig passiert, ist eine Beleidigung dem Kapitalismus gegenüber, denn so schlecht war der nie, wie er jetzt gemacht wird. Ja, und das ist mal die Geburtsstunde dann letztendlich, wenn er wieder sauber wird, dass daraus eine sozialistische Richtung wird. Aber das seht ihr überhaupt. Das ist ja deine Darstellung. Wir finden uns ja zusammen. Das sind meine Erfahrungen, die ich in meiner 30-jährigen DDR-Anwesenheit gemacht habe. Ich bin seit 1959 DDR-Bürger. Ich habe so lange hatte die Ehre, in West-Berlin zu arbeiten. Nicht als Schuhputzer und auch nicht als Kistenträger. Ich war da eine anerkannte Fachkraft. So, können wir jetzt wieder zurückkommen? Ja, gut, also ich wollte sagen, dass man das alles steuerlich begleiten kann. Verstanden. Und dass diese steuerliche Begleitung eine starke erzieherische Maßnahme darstellt. Auch das haben wir verstanden. Und dass die vielen, die haben dann alles freiwillig. Angefangen, Vorschlag zu Ende formulieren, das ist vielleicht mit der Warenproduktion Überlegung und zum Ausformulieren erstmal bis zum nächsten Mal, wann wir uns treffen, vielleicht verschieben, weil das bringt heute nicht weiter. Und ich würde noch eine Frage von gestern Abend gerne anbringen, die mir da aufgefallen ist, wenn das noch passt oder ich weiß nicht. Wenn es eine andere ist? Ja, ist eine andere. Also eines deiner Argumente war ja, dass man eine Form für eine andere Gesellschaft erst dann finden kann, wenn kein Zwang und keine Administration oder kein Überlohn oder über Disziplinarmaßnahmen oder weiß ich was zur Arbeit mehr erforderlich ist und dann quasi eine andere Qualität erreicht wird. Und wann wird das denn nun stattfinden? Und dann gab es nochmal diesen Traum, dass im Kapitalismus diese Dinge entstehen. Und nun habt ihr ja sonst immer eher so dialektisch historisch argumentiert, dass also die Sprengung der Produktiv, dass die Produktivkraftentwicklung die gesellschaftliche Form sprengt, so wie das bisher immer so gewesen ist in der Geschichte, und daraus die Hoffnung entwickelt, dass eben die unter anderem freie Software-Szene eine Sache, die der Kapitalismus braucht, die er alleine nicht mehr hinkriegt, dass sich da ein Raum entwickelt. Und ich habe heute eher so gehört, dass das eher so eine Art sozialer Raum oder so eine Art freier Raum ist. Ihr habt sonst eigentlich immer eher so von so einem Praxisraum gesprochen. So, nun könnte man das erstmal so hinnehmen, aber auch fragen, stimmt denn der Fakt überhaupt? Ist das wirklich so, dass durch die immer bessere Entwicklung der Produktivkräfte Arbeiten entstehen, Arbeitssphären, wo man wirklich, wie du sagst, wo die heute also nicht mehr am Fließband so ein Nebelchen drückt oder so, sondern kreativ und gestaltend sich einbringt und daraus ein anderes Bewusstsein wachsen kann über Kooperationsmöglichkeiten, über nicht-wertförmige Austausch. Ist der Fakt, also der ist gewünscht, der ist sicherlich schön, sich vorzustellen, ich würde mich gerne in die Fantasie hängen, aber stimmt der wirklich? Oder ist das vielleicht nur eine vorübergehende Erscheinung? Wenn man zum Beispiel daran denkt, wie Softwarearbeit mittlerweile proletarisiert wird, nach Indien verlagert wird, selber automatisiert wird, die Anzahl derer, die das tun, wieder immer kleiner wird, die vielleicht ganz verschwinden in 20 Jahren. Kann man sich schon mal was mit proletarisieren? Na, deren Wert sinkt, also die haben nicht mehr die Möglichkeit, sich, also ich muss ja materiell abgesichert sein, um diesen Freiraum irgendwie zu haben. Das kann man machen, indem man an der Universität angestellt ist oder indem man in 3 Stunden sein Geld verdient für den ganzen Monat und danach freie Software macht oder so. Wenn das aber durch den Wertverfall der Informatikerarbeit nicht mehr ist, dann wäre das nur so eine vorübergehende Erscheinung, die es mal gab. Für diese Berufsgruppe eine kooperative Form zu entwickeln. Vielleicht ebenso vorübergehend wie mal die Arbeiterklasse mal so eine Mission, aber so eine Chance hatte. Wie du vorhin sagtest, die Arbeiterklasse kann das machen, aber es gibt kein Gesetz, dass das automatisch passiert. Also die kann den Kapitalismus im Sockel schützen, aber mehr nicht. Und die hat darüber hinaus keine Potenzen. Und vielleicht auch nur zwischenzeitlich Potenzen, emanzipatorische Formen zu entwickeln. Sagen wir so 20er Jahre oder so würde ich das so annehmen. Also Selbstorganisationsstrukturen außerhalb der Arbeit. Sind das vielleicht alles nur so Blasen, die mal entstehen? Ist das überhaupt eine Tendenz? Also ich, für die Bundesrepublik gibt es ziemlich gute Zahlen, die regelmäßig erhoben werden, jedes Jahr. Statistiken über die Einkommen der IT-Beschäftigten und da hat es in der Tat im Zuge der Krise eine gewisse Stagnation gegeben, keinen Rückgang, eine gewisse Stagnation, aber jetzt steigen die Gehälter auch wieder an. Allerdings auf hohem Niveau. Also es ist eine Proletarisierungstendenz in der Bundesrepublik ist zumindest nicht zu beobachten. Was du mit Indien meinst, oder meinetwegen auch China oder so, die Länder, die holen ja alle ziemlich auf, dort ist ganz klar eine rasante Steigerung der Einkommen zu beobachten. Eine rasante Steigerung. Weil die einfach ihre eigene Infrastruktur inzwischen auch aufbauen. Und es werden auch immer mehr Beschäftigte in diesen Bereichen. Also es ist nicht so, dass jetzt auch Arbeitsplätze oder so verlagert werden, sondern Indien zum Beispiel baut seine eigene IT-Infrastruktur auf. Für sich selber sozusagen. Und natürlich bringen die auch Dienstleistungen wie Callcenter und sowas für Westen, aber ich meine, die Billig-Callcenter für 5 Euro die Stunde, die haben wir hier in Brandenburg auch. Und die sind inzwischen konkurrenzfähig mit Indien. Na gut, vielleicht kann man das ja langfristig denken. Also aber ich sehe keine Notwendigkeit, dass also eine bestimmte Berufsgruppe plötzlich. Es gibt keine Notwendigkeit. Es geht auch, glaube ich, nicht um die Berufsgruppe an sich, sondern um die Art und Weise auch der Arbeitsinhalte. Und das betrifft auch andere Arbeitsinhalte. Nein, es ging darum, ob es notwendig aus dem Kapitalismus heraus, dass sich diese Sphäre immer weiter, also dass die wesensbestimmt wird. Ein sozialer Raum entsteht. Nein, das Argument war ja, was schon Marx in den Grundrissen angesprochen hat, dass sozusagen immer mehr aus der unmittelbaren Produktion rausgetreten wird, immer mehr Maschineneinsatz stattfindet, immer mehr wissenschaftlich-technische vorbereitende und begleitende und kontrollierende Tätigkeiten vorhanden sind, die dann selber nicht mehr in die Wertform gebracht werden können. Das war ja das Argument von Marx in den Grundrissen. So, das heißt, diese wissenschaftlich-technischen Arbeiten kriegst du eben nicht mehr in so eine terrorisierte, fließbandorientierte, vorgeschriebene Produktion rein, sondern dafür brauchst du Leute, die von ihrer Qualifikation und von ihrer Individualität her sozusagen so strukturiert sein müssen, dass sie eben kreativ selbstständig, kooperativ mit anderen die notwendigen Softwareproduktionsmittel oder auch Maschinen entwickeln können. Das heißt, du produzierst vom Kapitalismus aus auch Persönlichkeitstypen, die völlig andere sind als jetzt den fordistischen Arbeiter, der auch mental eingeschränkt war. Also im Ende des 19. Jahrhunderts gab es den Friedler, den Maschinenbauer, den Tüftler, gab es Edison und solche. Die haben damals also diese kreative Sphäre besetzt. Und, in 30 Jahren ist der Softwarebastler vielleicht auch nur jemand, der Programme anschubst, die Software machen, die Code erzeugen und sowas. Das, also die Entwicklung ist doch abzusehen. Also wenn ich jetzt also generell den Ingenieur oder so zur Triebkraft oder zum revolutionären Subjekt machen will. Nee, macht doch keiner. Es geht doch nicht. Nein, es geht ja nicht um. Es geht um zwei Tendenzen. Das eine ist der Rückgang der Wertproduktion aufgrund dieser Tätigkeiten, weil eben unmittelbare Arbeitstätigkeiten immer mehr zurückgehen durch Automatisierung, aber dafür natürlich immer mehr Leute an die Stelle treten, die jetzt Wissen zum Beispiel produzieren. Und zweitens, die Art und Weise der Tätigkeiten selber verändert sich, verschiebt sich eben von dieser unmittelbaren, eher theoristisch-fordistischen Produktion zu den kreativen Tätigkeiten, notwendig kreativen Tätigkeiten, dass die wieder auch theoristischen Tendenzen unterworfen sind oder was weiß ich, so isoliert werden, dass sie selber für sich rechnen müssen und produktiv also werden müssen im Sinne der Verwertung und so. Aber das ist klar. Der stimmt doch gar nicht. Also der Anteil derer, die so kreativ arbeiten, wird auch immer weniger in der Welt. Ich habe das schon mal gefragt. Es gibt natürlich eine Verschiebung von beispielsweise der wahnsinnigen Expansion, die im Moment in China stattfindet. Natürlich findest du da Millionen von Leuten, die einfachste Tätigkeiten nur machen. Ganz einfach, weil die Löhne noch unheimlich niedrig sind und es sich noch nicht lohnt, Maschinen dort an die Stelle zu setzen. Aber auch dort gibt es einen rasanten Aufholprozess. Und die steigen sozusagen gleich auf dem Produktivitätsniveau ein, wo wir jetzt schon sind. Die müssen nicht mehr diese ganzen Stufen durchlaufen, sondern die bauen gleich mit hohem Kapitaleinsatz hochproduktive Zentren und setzen dabei Millionen von Arbeitskräften frei. Auf einen Schlag, wofür wir 40 Jahre gebraucht haben, sozusagen. Und dieser Prozess ist im Moment in China und auch in Indien im Gange. Also sie sind in jeglicher Hinsicht, holen ihrer Sand auf. Also auch was die Freisetzung angeht. Sondern also dass diese Gruppe von Leuten doch marginal ist und dass wieder erst selber auch Geld kostet und das Kapital nach Abschaffung dieser Leute drängt und das ja dann auch immer weniger werden kann. Ist also eigentlich so. Eine gesellschaftsbestimmende Gruppe kann es doch nicht sein, wenn 100 Software-Leute 1 Million Leute freisetzen. Das ist doch kein innerkapitalistischer Prozess, der sich dort selber aufhebt oder so. Ich habe mal eine schlichte Frage dazu. Also wenn ich das richtig verstanden habe, meinst du, die Wertproduktion geht zurück oder die treten aus der Wertproduktion aus, diese Gruppe, weil Technologien entstehen, die immer mehr lebendige menschliche Arbeit, Maschinensysteme oder irgendwelche Technologien übertragen? Und damit treten diese Gruppen, die sozusagen dieses Konstruieren aus der Wertproduktion raus? Habe ich das jetzt richtig verstanden? Das ist nochmal eine gesonderte Diskussion. Der entscheidende Punkt ist, dass vor allen Dingen gesellschaftlich notwendige Arbeit pro Produkt drastisch sinkt durch den Einsatz von Wissenschaft und Technik. Ja, das ist klar. Ja. Und das ist der Hauptprozess, der stattfindet. Und der wird aber nicht durch ein paar wenige erbracht, sondern das sind inzwischen sehr, sehr viele Leute, die daran tätig sind. Ja, und du hattest aber das im Zusammenhang mit der Wertproduktion irgendwie. Ja, die Wertproduktion sinkt. Die Wertproduktion sinkt. Und zwar global. Und der Punkt ist, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit bedeutet inzwischen global, der globale Maßstab. Es gilt nicht mehr der nationale, sondern es gilt der globale Maßstab. Das heißt, wenn ein Produkt zu einer Stunde gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit hergestellt werden kann, dann gilt diese Stunde. Egal, ob in China dafür 10 Stunden verwendet werden oder in Vietnam 20. Ist ja egal, es geht die Stunde. Ja, ich brauche doch erstmal gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, um überhaupt diese Technologien auf den Weg zu bringen. Genau. Und sie zu konstruieren. Ja. Und trotzdem sinkt die Wertproduktion absolut. Ja. Auch das Erzeugen von Technologien geht immer produktiver. Ja, aber die Technologien muss ich doch entwickeln und dazu brauche ich doch im Grunde genommen Arbeitsaufwand. Richtig, das ist auch das Argument der Regierenden, wenn du immer hörst, ja, wir brauchen mehr Innovation, mehr Forschung, genau mit dieser Überlegung auf der Seite der Zunahme von, was weiß ich, massenhaften Steigerung der Quantität ist nichts mehr zu holen, auf der Seite von neuen Produktinnovationen auch im Wesentlichen alles abgegessen, was da noch an Neues kommt, das ist so meistens so eine Hightech-Produktion, kommt auch nicht viel groß Neues bei rum. Also müssen wir jetzt sozusagen die Geschwindigkeit der Abschaffung von Arbeit steigern. Aber dass dieser Prozess nicht mehr aufgeht, liegt auf der Hand. Und er zeigt sich eben auch darin, dass sich Kapital nicht mehr angemessen verwerten kann. Sonst würden diese Finanzblasen auch nicht entstehen, wenn es sozusagen eine angemessene Verwertung durch reale Produktion geben könnte. Ja, wird das konstante Kapital wechseln, das variable Moment, aber gut, okay. Ich will nochmal sagen, haben eigentlich anders zu sagen, klar ist, was sozusagen der Gedanke ist. Ich meine mitnichten, dass die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise eine kommunistische Produktionsweise hervorbringt. Völliger Blödsinn. Was sie hervorbringt, sind die Voraussetzungen dafür, dass überhaupt eine entstehen kann. Ja, das sind wir uns einig. So, das habe ich jetzt Marx folgend benannt. Auf welcher Ebene das möglich ist. Es ist nicht möglich, wenn Arbeit weiterhin als knechtender Arbeitsteilung, als Lohnarbeit verausgabt werden muss. Ja. Es ist erst dann möglich, wenn Voraussetzungen geschaffen sind, wenn überhaupt jeder zukommt, sozusagen global, wenn Voraussetzungen geschaffen sind, dass das möglich ist, dass das Prinzip gelten kann, ne? Jeder nach seinen Möglichkeiten und jeder nach seinen Bedürfnissen. Jeder nach seinen Fähigkeiten, jeder nach seinen Bedürfnissen. Und habe also gefragt jetzt, ja, die innerkapitalistische Entwicklung genommen, war das so 1917? Nein. War das so 1945? Nein. Demzufolge musste es Warenproduktion bleiben, egal wie der Laden sich nannte. Wie sieht es heute aus? Und zwar schon eine ganze Weile. Ich muss dazu sagen, dass ich überhaupt auf solche Überlegungen komme, ist eine ganz individuelle Geschichte, hängt auch damit zusammen, dass in den 60er Jahren diese Euphorie der beginnenden wissenschaftlich-technischen Revolution damit verbunden war, anzunehmen, es ist eine Sache schon des Prognosezeitraums, war damals ein großer Begriff von 20 bis 25 Jahren, dann hat der Sozialismus die ihm eigentlich eigenen Produktionsmittel, es sind genau die heute tatsächlich da sind. Es hat ein bisschen länger gedauert, auch am besten. Aber der Gedanke war nicht von der Hand zu weisen. Sodass man, ihr könnt euch die Filme angucken, Kippenberg und wie sie alle hießen, das Zentralinstitut für Schweißtechnik Halle war so ein Modell. Diese Leute, die dort verbunden mit Produktion, wissenschaftlich, Ingenieure, plus eine ganz sachliche Produktion, aus welchen Gründen arbeiten die? Es war tatsächlich so. Ziemlicher Teil solcher Leute waren Freaks ihres Gegenstandes. Die haben ordentlich verdient. Auch was die verdient haben, hat die eigentlich gar nicht interessiert. Ne, weil man sowieso schon alles hatte, was es gab. Ja, aber es war schon, also so eine Punkte haben eine ungeheure Vorstellung entwickelt. Verdammt, da geht's, dann könntest du auch auf diesen stummen Zwang der Ökonomie verzichten. Also in dem Sinne, wie du wahrscheinlich heute immer noch denkst, musst durch die Warenproduktion durch. Deswegen habe ich auch die Affinität heute, auch eine solche Frage zu stellen. Und die Sache ist die, in welcher, ich mache ja keine soziologischen Analysen, nichts. Ich wäre sehr dankbar, wenn das, was du sagen, da gesagt hast, wenn das aufgearbeitet sagen, vorliegt, sowas zu übernehmen. Aber das ist jetzt erstmal nicht mein Problem und man soll mir auch nicht mit der Argument mich dazu zwingen zu sagen, nimm es nur zu oder nimm es nicht zu. Das ist überhaupt nicht meine Frage, sondern meine Frage ist, als theoretisches Problem, wie muss es beschaffen sein, das Niveau, der Charakter von Arbeit noch im Kapitalismus, wie muss es beschaffen sein, damit es überhaupt diesen Charakter, diesen kapitalistischen Charakter aufheben kann? Und da ist der Marx eben gerade dieser in den Grundrissen, um die Seiten 600, nicht bloß dort, ne, aber der beschreibt genau den Prozess, der dahin führt. Und zwar entlang des Zwangs zur Entwicklung relativen Mehrwertes, sprich Einsparung von notwendiger Arbeitszeit. Ich habe auch das Problem angenommen, diesen Prozess von Einsparung von Arbeit, höhere Produktivität, den gibt es ja seit Anbeginn des Kapitalismus. Man muss ja beantworten können, wenn man sagt, ja wieso sollte das jetzt aber eine neue Qualität sein? Wenn es das immer gegeben hätte, dann hätte ja immer schon die Wertbasis sinken müssen. Man muss also erklären können, wieso ist er nicht gesunken, sondern gestiegen. Ja, und da muss man einsteigen und muss sagen, ja, wie reagiert denn der Kapitalist darauf, wenn seine Verwertungsprobleme nicht mehr richtig klappen? Er arbeitet, ne? Entweder er beutet einfach mehr aus, das ist absoluter Mehrwert erhöhend. Er erobert neue Märkte, auf dem gleichen Niveau noch, aber schmeißt die anderen raus. Er erobert sich neue Arbeitsfelder, ne? Das Auto vom Luxusgut wird sozusagen zum Massengut. Das ist ein ganzer Bereich. Er geht in die Tiefe, er geht in den Haushalt, in die Technik rein, Waschmaschinen, Spülmaschinen, alle diese Bereiche. Und er geht auch noch rein in Dienstleistungen, menschliche Beziehungen werden zu bezahlten Waren. Alle diese Tendenzen haben diese permanente Reduzierung von Arbeitszeit, gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit für das einzelne Produkt, was ja ein Problem von Kapitalismus macht, seinen Wert zu verwerten, als gesamtgesellschaftliche Eingrenzung von Arbeitszeit immer konterkariert, immer aufgefangen. Durch Krisen und Katastrophen hindurch, wo es ja nicht aufgefangen wurde, aber dann ging es ja sozusagen wieder los. Der Marx beschreibt jetzt einen Punkt, der also heute schon eine Realität in vielen Bereichen hat, wo es nichts mehr gibt, was das auffangen kann. Alle die Bereiche werden durch diese wissenschaftlich-technische, computermäßige Reproduktion in einer solchen Geschwindigkeit wird Arbeit entwertet. Rund um die Welt rast es. Ne? Und 100 Millionen Wanderarbeiter in China werden rausgeschossen in überschaubarer Zeit, die es heute gibt. Eine absolute Proletarisierung des Landes findet ja statt. Aber die werden auch rausgeschossen, genau durch den Prozess, was Stefan schon sagte. Wie lange das dauert oder so, ist ja überhaupt nicht mein Problem, sondern das Problem ist, dass zwei Dinge hier zusammenfassen. Diese Wertgrundlage als Träger der gesamten gesellschaftlichen, als materieller Träger der gesamten gesellschaftlichen Produktion und Reproduktion wird tatsächlich zur miserablen Grundlage. Das macht diese kapitalistische Existenz problematisch. Und das Zweite, aber doch viel wichtigere ist, es vollzieht sich in einer Form von Tätigkeit, von Arbeit, die kapitalistische Verhältnisse abgeworfen, zur Grundbedingung einer kommunistischen Produktionsweise sein könnte. Die ganz positive Wertung. Das bestreite ich alles nicht, da stimme ich dir völlig zu. Nur kann man sagen, die menschliche Arbeit wird entwertet oder wird vor allem körperliche menschliche Arbeit entwertet? Egal, welche Verausgabung, die abstrakte menschliche Arbeit. Die, es ist doch völlig egal, welche Arbeit es ist. Es wird also in einer Form verausgabtet, also jetzt auch konkret verausgabtet, die es unnötig macht, dass als abstrakte menschliche Arbeit verausgabt werden muss, dass also die Wertform, die Ware, das Produkt die Wertform annehmen muss und die Tätigkeit eine Lohnarbeit ist. Das ist eine rein nochmal sozusagen logische, theoretische Argumentation, die ich hier bringe. Und wenn wir da diskutieren und Ingolf Ludwig nicht auf diese Argumentation einlassen will, dann ist das ja okay, dann können wir aber nicht reden. Die andere Frage ist dann, wenn du sagst, gut, wie sie. Wir können denn nicht reden, wenn du mir unterstellst, dass ich mich darauf nicht einlasse? Naja, machst du doch mal wieder. Du schiebst das weg. Na gut. Ich argumentiere ständig am Problem. Okay. Behaupte doch nicht solche Sachen, das ist doch kontraproduktiv. Na, in dem Fall hat er es aber so empfunden. Ja, empfunden, ja schön. Naja, das gleiche Empfinden hast du vorhin auch gemacht. Nein, ich habe nicht von meinen Empfindungen geredet. Ja, gut, du hast gesagt, du fühlst dich nicht verstanden. Und hast darauf beharrt. Nein. Das ist mir jetzt egal. Das stimmt nicht. So, diese logisch-theoretische Argumentation, was anderes ist es, weil der Marx im Grundrissen nicht, es hat ja mit seinen Verhältnissen nichts zu tun gehabt. Mit den damaligen. Ne, und noch lange nicht damit zu tun. Ist noch was anderes als so Sachen, die soziologische, konkrete Analyse, wie sieht es denn aus? Und ob das jetzt, was die einzelnen Bereiche betrifft, wächst oder ob es eine Refortisierung in etlichen Bereichen gibt. Diese Argumentation gibt es ja auch. Das will ich nicht entscheiden. Aber als wir die Leute einluden hier von Mercedes, ne, die beschrieben, Hat man ja gemacht, noch hier, da drüben, noch, weiß ich, demokratische Pressekonferenz, hieß es, da hieß man da noch. Nee, da hieß schon Wack. Ja, hieß schon Wack, ja. Es war ja interessant, wie die Leute beschrieben, wie das in Richtung Aufhebung dieser faschistischen Arbeitsteilung sagen geht, wie sie Widerstand dagegen leisten, weil sie zu Recht sagen, es wird nur eine höhere Form der Ausbeutung. Und wie sie dann aber sagten, in dem Maße, wie es eingeführt ist, keiner von uns will wieder zurück. Die Tendenzen aber, dass es auch wieder zurückgehen kann, waren da. Ja, was auch ein Ausdruck dafür ist, dass die kapitalistische Form an der Grenze sozusagen der Beherrschbarkeit von Produktivkräften, die ja eigentlich möglich macht, geraten ist. Es ging um Gruppenarbeit. Teamarbeit. Die Tendenz dazu, sagen wir, einzelne Bereiche, nicht nur Betriebe, sondern einzelne Bereiche zu eigenständigen wirtschaftlichen Strukturen sozusagen zu machen. Die es jetzt gibt. Ne? Jede Abteilung muss für sich rechnen, ist wie für sich ein kleiner Betrieb. Der Grundgedanke war genau der Gedanke des neuen ökonomischen Systems des Sozialismus. Genau dieser. Ja. Bringt es ja auch mit sich, dass ganze Gruppen sich aus so einem Konzern sozusagen ganz leicht rauslösen können und was anderes machen. Das ist also gefährlich für ein Kapital, die Leute in dieser Weise gebunden nur durchs Geld in eine Selbstständigkeit zu entlassen. Könnte also heißen, dass die Kapitalform, es unter der Herrschaft des Einzelkapitals auch zu lassen, es verbietet, dieses Maß an Selbstständigkeit weiter wachsen zu lassen. Wieder ein Punkt, wo man sagt, hey, dieser Kapitalismus kommt an seine Grenzen. Bis dahin hat er es getrieben, macht einen halben Schritt weiter, ist gezwungen, es wieder zurückzuziehen. Da hat man ein Bild, wo das dann stimmt, eine Gesellschaft liegt nie unter, bevor sie und so weiter, was die Marx'sche Argumentation an einem bestimmten Punkt dann war. Und das ist ja meine Frage, alle diese Eigenschaften, diese möglichen potenziellen Eigenschaften, die sich daran zeigen und die Beleidigung dessen, dass die nicht sich frei entfalten können. Softwareingenieure sind gezwungen, sie können den Quellcode nicht offenlegen. Andere Leute, die also wissenschaftlich arbeiten, technologisch arbeiten, können nicht einfach ihr Wissen in der Öffentlichkeit stellen. Genau diese Leute fangen also an, außerhalb dessen, womit sie ihr Geld verdienen. Aber mit den Fähigkeiten dessen, was sie da entwickeln, einen eigenen, das ist jetzt mein Begriff, sozialer Raum, eine eigene Praxisform zu entwickeln. Und diese Tatsache finde ich so interessant, so bedeutsam, auch wenn das gegenüber den Gesamtverhältnissen marginal ist, so marginal wie vielleicht die frühen Manufakturen im Feudalismus noch, ist doch die Frage berechtigt zu fragen, was ist denn das eigentlich für eine soziale Form? Und zu fragen, könnte das auch nach diesem Prinzip ein Stahlwerk funktionieren? Ein Krankenhaus. So, diesen Zusammenhang. Und das ist dann diese Geschichte. Und das habe ich aber eben jetzt auch durchprobiert an der Geschichte der Arbeiterbewegung, des Realsozialismus. Wo das ja eine Vorstellung war, von vornherein eine Vorstellung war, dass es nicht als Warenproduktion laufen müsste. Wie sie gezwungen waren, gezwungen nicht als Illusion, sondern gezwungen waren, doch eine Warenproduktion erst zuzulassen und dann sogar weiterzugehen, sie also ganz massiv, offensiv mit den Kriterien der politischen Ökonomie auch noch zu fördern. Das war für mich so der Maßstab auf das, sagen wir, das geschichtliche Experimentierfeld, das liegt ja vor, das ist ja keine Illusion, das ist ja da. Zu sagen, stimmt das? Gab es da vorher schon einen Ausweg aus dem Kapitalismus oder gab es ihn nicht? Ist es tatsächlich so, dass das diese beschriebene Entwicklung zum Hightech-Bereich, dass das eine Voraussetzung dafür ist? Warum hat der Marx das nicht gesehen? Obwohl er das ja selbst vorausgesagt hat. Klar, war damals kein Problem, war überhaupt kein praktisches Problem. Aber heute ist es sozusagen eins. So, auf dieser logischen Argumentation bewege ich mich und wenn man. Da ist noch nicht viel geleistet, aber wenn man mit dieser, nicht mit so einer Denkweise an die Dinge rangeht, die man soziologisch untersuchen müsste, ne, dann geht alles in einem Chaos von aufsteigenden Blasen, wo mal so eine freie Software-Sache möglich ist, wenn sich die Situation für die, die es betreiben, sagen wir mal, wieder verschlimmert und sie ihre ganze Arbeitszeit reinsetzen müssen, um halt ihr Geld zu verdienen, dann ist es wieder geringer. dann kann man in diesen Prozessen nicht erkennen, überhaupt nicht auch gar nicht fragen nach der sozialen Form, in der das geschieht. Das finde ich, das ist das, was du dann immer wieder machst, wo du dich gar nicht auf meine Logik eingelassen hast, so mein Empfinden. Also nochmal zu dem, was du gerade gesagt hast. Also klar ist, wenn der Aufwand an lebendiger menschlicher Arbeit zurückgeht, weil er übertragbar wird auf Maschinen, Systeme und Technologien, dann geht die abstrakte Arbeit zurück, so der Umfang, und die Wertproduktion in dem Sinne. Ne? So, das war ja deine These. Aber wenn ich mich jetzt mal in die Situation dieser bürgerlichen Klasse hineinversetze, das ist ja deren Basis, werden sie also immer wieder versuchen, dem Prozess entgegenzusteuern und sozusagen Felder zu finden, um absoluten Mehrwert zu produzieren, ne? Verlängerung der Arbeitszeit und wie auch immer. Also die werden alles daran setzen, genau diesen Prozess entgegenzusteuern, die Potenzen damit auch irgendwie zu unterdrücken. Und sonst müssten sie sich ja selber sehenden Auges als bürgerliches System als Klasse aufheben. Oder da so. Das wird man nicht erwarten dürfen. So. Und die Frage ist jetzt für mich, nach diesem sozialen Raum innerhalb dieser kapitalistischen Bedingungen, also das wäre ja so eine Art Insel-Dasein, wo schon Potenzen, die der Kapitalismus in Bezug auf den Kommunismus hervorbringt, ob er das will oder nicht, Voraussetzung. Sozusagen umgesetzt werden. Mitten im galoppierenden Spätkapitalismus, sagt man. Ja, ja. So. Und wie soll das funktionieren? Und das ist also, das wird immer wieder zerschlagen werden. Und ich schätze, also wenn du mal von der Arbeit der Intelligenz ausgehst, von Beginn des Kapitalismus an, die wissenschaftlich tätige Intelligenz hatte ja im Grunde genommen, ja, das sind ja eigentlich schon Potenzen kommunistischer Arbeit, die in dieser Tätigkeit liegen, von Anfang an. Also das ist ja nicht an eine bestimmte Entwicklungsstufe des Kapitalismus gebunden. Aber die sind ja auch immer wieder zertrümmert worden oder sie sind den Verwertungsbedingungen unterworfen worden. Sodass ich, also ich kann ja sagen, in jeder Produktionsweise werden Potenzen des Künftigen hervorgebracht und werden sich in irgendwelchen Arbeitstätigkeiten oder Gruppen niederschlagen. Ja? Im Feudalismus schon bürgerliche Elemente und so weiter. Aber ob das jetzt zum Ausgangspunkt gemacht werden kann, für das Ende dieser Produktionsweise und für das künftig kommunistische, also das ist für mich ein großes Fragezeichen. Das würde ich gerne versuchen zu beantworten, weil das nochmal die Frage danach aufwirft, was sind eigentlich Reimformen und wie kann man sich das vorstellen? Damit ist nämlich ja verbunden ein ganz anderes Konzept von gesellschaftlicher Transformation. Ne? Klassisch war ja die Vorstellung, wir Macht erobern und dann die Geschicke irgendwie gut lenken. Ne? Das ist ja ein anderes Transformationskonzept. Es geht ja nicht davon aus, erst politische Macht und dann die Ökonomie anders strukturieren, sondern die Ökonomie baut sich erstmal anders auf, andere Produktionsverhältnisse entstehen und dann werden sich auch andere Ziele der Produktion und dann werden auch alle anderen abgeleiteten Verhältnisse, wie auch immer, Rechtsverhältnisse, ob noch oder nicht und in welchen Resten, welche Verwaltungsformen, Rudimente von Staat oder was auch immer. Ja? Das sind alles dann sekundäre Formen, die dann auf die neue Produktionsweise passen müssen. Also die These ist, es entsteht eine neue Produktionsweise. Keimform bedeutet jetzt etwas Doppeltes. Einerseits muss die Keimform muss zwei Kriterien genügen. Einerseits muss sie die in der Logik des Alten entstehen können und die Logik des Alten auch bedienen. Genau. Und zweitens gleichzeitig, und das kriegt man jetzt nur gedacht, wenn man das versucht, sozusagen ein bisschen mit Hegel zu denken, gleichzeitig widerspricht sie dieser Logik des Alten. Fundamental. Wie kann man sich das jetzt vorstellen? Oder wie kann man das sich jetzt, oder ich kann das jetzt versuchen zu veranschaulichen, welches diese Gleichzeitigkeit repräsentiert. Also das Alte zu bedienen und gleichzeitig eine neue Logik, eine völlig neue Logik zu repräsentieren, die mit der alten Logik nichts mehr zu tun hat. Wie kann man sich das vorstellen? Auch wieder nur ein Beispiel freier Software. Leider ist es dies immer das Anschaulichste, weil es das eben gibt. Freie Software ist im Sinne des Alten, ökonomisch betrachtet, Kostenreduktion. Das heißt, das Alte, die Alte, in den alten Kategorien gedacht, hat der Kapitalismus, haben die Kapitalisten ein Interesse an freier Software, weil freie Software sie von bestimmten Kosten, die sie vorher hatten, entlastet. Und deswegen unterstützt zum Beispiel IBM freie Software und was weiß ich, Intel und wer es alles gibt. Die Konzerne unterstützen freie Software. Gleichzeitig ist freie Software ja ist keine Ware, kann von jedem genommen werden und wird auch nicht als Ware hergestellt. Das heißt, die Kapitalisten finanzieren die Programmierer zum Teil, nur zum Teil, aber immerhin zu einem beträchtlichen Teil sogar, eine Nichtware herzustellen, die für alle verfügbar ist, weil sie von Kosten entlastet und schaffen damit einen sozialen Raum, in dem produziert wird nach Kriterien, die nichts mehr mit der Warenproduktion zu tun haben. Weil dieses Produkt wird nicht getauscht, nicht verkauft, ist für alle frei verfügbar, ist auch noch in überflüssiger Weise vorhanden, wird nicht weniger. Das ist eine Spezifik der digitalen Form, dass man so schön kopieren kann. So, wir haben also hier eine Gleichzeitigkeit von Funktionalität für den Kapitalismus und gleichzeitig repräsentieren einer neuen sozialen Form Produkte herzustellen. Es entstehen Hightech-Produkte nicht in der Warenform und nicht in Lohnarbeit. Also da möchte ich auch nochmal Wert drauf legen, auch wenn die Leute bezahlt werden, ist das keine Lohnarbeit. Und die meisten werden übrigens nicht dafür bezahlt. Aber es gibt ziemlich viele inzwischen, die damit auch ihr Einkommen machen. Warum ist das keine Lohnarbeit? Weil keine Waren hergestellt werden, sondern das ist so eine Art Subvention, wie so eine Art garantiertes Grundeinkommen, kann man das was bezeichnen, nur durch Kapital bezahlt. Und warum ist Software keine Ware? Muss ich mal ganz klar fragen. Freie Software ist keine Ware. Warum? Weil du sie frei runterladen kannst. Du musst nichts dafür bezahlen. Ja, das ist eine Grundlage. Also ich habe in Software schon sehr viel investiert. Da hast du proprietäre Software benutzt und dann solltest du dir Gedanken machen, ob du nicht auf freie Software umsteigst. Die ist überall da, die kannst du dir holen. Lass mich mal kurz noch den Gedanken zu Ende führen. So, das heißt, wir haben eine Phase, eine notwendige Phase, und zwar möchte ich es jetzt mal von der freien Software wieder loslösen, wo diese doppelte Funktionalität vorhanden sein muss, und das war auch im Übergang zum Kapitalismus nämlich der Fall. Weil nämlich diese Manufakturen oder dann die ersten größeren Produktionen, die haben auch diese doppelte Funktionalität gehabt. Sie haben nämlich einerseits den Feudaladel beim Kriegsführen unterstützt und auf der anderen Seite haben sie innerhalb des feudalen Systems eine neue Art der Produktion aufgebaut. Der Feudaladel mit seinen alten Interessen, mit seinen alten Funktionen nach sozusagen einfach nur Eroberung und so und Kriegsführungspotenz, hat eine neue Produktionsweise in die Welt gesetzt, indem sie einfach mal als Auftraggeber sozusagen installiert haben. Ja? Und so muss das sein. So muss gesellschaftliche Transformation ablaufen. Es muss diese doppelte Funktionalität geben. Funktional für das Alte, aber gleichzeitig eine Inkompatibilität mit der alten Logik. Es soll sozusagen mit einer neuen Logik das Alte noch bedienen. So, der nächste Schritt ist dann, und das ist der sozusagen, auf den wir unsere kreative Intelligenz richten müssen, ist, dass die neue Logik, die diese Keimform repräsentiert, dass die sich auch durchsetzt und dominant wird und damit die alte Funktionalität vollständig ablöst. Die Frage ist jetzt, kann so etwas, was die freie Software als neuen sozialen Raum, wo Software, Hightech-Produkte in Nichtwarenform hergestellt werden, kann sowas verallgemeinert werden, sodass es dann gar nicht mehr nötig ist, über die Warenform auch in allen anderen Bereichen zu gehen. Das wäre der Dominanzwechsel. Also erstmal ist die Funktion etabliert, das ist der Funktionswechsel. Zweiter qualitative Sprung wäre dann der Dominanzwechsel. Und der dritte Schritt wäre dann, dass sich die gesamte gesellschaftliche Organisation auf die neue Art und Weise zu produzieren hin umstellt. Sozusagen, ich sage mal, alle sekundären und tertiären und sonstigen Bereiche, die jetzt nicht im Kern der Produktionsweise sind. Also das, was früher stark war und was weiß ich dazu. Ne? Landwirtschaft und so. Ne? So, und diese Vorstellung, was ich gerade versucht habe zu skizzieren, ist eine andere Art von gesellschaftlichem Transformationskonzept, als wir, auch ich, früher vertreten haben, wo das eben über die politische Machteroberung ging. Auch da würde ich sozusagen aufrufen, das erstmal sozusagen sacken zu lassen und sich auch mit diesen neuen Denkmitteln auch die Geschichte nochmal anzugucken und zu versuchen, unsere eigene Geschichtsschreibung zu reinterpretieren, ob das nicht sowieso schon immer so gewesen ist. Und dann aber die Frage zu stellen, und das ist es, was Uli eigentlich mit dem ganzen Vortrag gemacht hat, warum haben wir nicht, könnte man jetzt fragen, warum haben wir nicht gleich diese Form gesellschaftlicher Transformation schon zu Zeiten der Arbeiterbewegung entwickelt, sondern warum sind wir in die politischen Machteroberung, Revolution und so weiter, warum sind wir in diese Form als Arbeiterbewegung gegangen? Das hatte konkrete historische Gründe. Und das war in dem Sinne nicht falsch, sondern war historisch begründbar und insofern angemessen. Aber heute ist es nicht mehr angemessen, weil wir heute in der Lage sind, gesellschaftliche Transformation auch theoretisch anders zu konzeptualisieren und zu erkennen, eigentlich war die gesellschaftliche Transformation schon immer nach einem anderen Muster als nach der politischen Macht. Ein Problem. Nun ist das ja nicht das erste Mal, dass Linke feststellen, dass die kapitalistische Gesellschaft an ihre Grenzen gekommen ist, was unter den gegebenen Verhältnissen nicht mehr geht. Nun hat mich noch nicht überzeugt, warum das jetzt plötzlich tatsächlich der große Umbruch sein könnte. Also man erinnert an altes Schreiben von Jürgen Kuczynski, was alles im Kapitalismus nicht möglich ist, 50er Jahre. Also viele dieser Sachen sind gegangen. Vieles ist unter kapitalistischen Verhältnissen weiter transportiert worden. Sind wir sicher, dass wir jetzt wirklich an dem Sprengpunkt angekommen sind? So habe ich zumindest Teil der Aussagen verstanden. Ich war gestern nicht da, also die Ausgangslage nicht gehalten. Woher nehmt ihr die Gewissheit, dass diese völlig neue Qualität jetzt entstanden ist? Die Gewissheit kommt aus einer logischen Argumentation. Die schließt aus, zu sagen, ich kann dir genau sagen, am 10. Juni, so und so ist es soweit. Die schließt aus zu sagen, in 10 Jahren, in 5 Jahren, in 50 Jahren. Weil es kommen noch ein paar andere Dimensionen mit rein, nämlich dass wir inzwischen ja auch als Gattung die Potenz entwickelt haben, uns selber zu zerstören. Stichwort Klimakatastrophe und so weiter. Ein paar Randbedingungen, die ja auch nochmal uns gewaltig in die Was waren denn dann die Gründe, dass unsere Annahmen, die nicht unsere, sondern bei uns verbreitet, jetzt sind sie an der Grenze? Jetzt sind sie wieder an der Grenze. Bei Marx war der Kapitalismus auch an der Grenze. Also ist ja nicht so. Nee, war er nicht. Ja. Die Gründe sind, dass wir das heute verstehen. Woher wissen wir, dass wir es heute verstehen? Das ist mein Problem. Woher wissen wir, dass wir es heute verstehen? Wir nehmen heute an, dass wir es wissen. Mehr nicht. Mehr nicht. Wir nehmen an, dass wir es verstehen. Sag mal, ein Transformationskonzept, sagst du. Du schreibst aber gar kein Konzept, du schreibst ein historisch automatisch ablaufenden Vorgang nicht. Warum Konzept? Also wer macht da was? Also wer gestaltet bewusst willentlich diese Transformation? Na, wir. Die freie Software selber. Nein, nicht die freie Software selber, sondern wir als Handelnde in diesem Prozess und wir alle oder natürlich wir alle letztlich. Jetzt, was man daraus nicht ableiten kann, ist sowas wie, wir müssen jetzt die und die politische Form eingehen oder wir müssen die und die, was weiß ich, an der und der Stelle jetzt intervenieren, sondern ich glaube, dass das erstmal nur, das, was ich versucht habe zu beschreiben, ist erstmal nur das Schaffen von Denkmitteln, um zu verstehen, in welchem Umwälzungsprozess wir uns befinden. Und dieser Prozess ist überhaupt nicht garantiert, der kann total nach hinten losgehen. Und ehrlich gesagt, wenn du mich fragst, wie ist deine Prognose, ist die eher negativ. Meine Prognose ist eher negativ. Ich halte im Moment die Wahrscheinlichkeit, dass uns Klimakatastrophe und ich weiß nicht was, Ressourcenknappheit und sonst wie, das Leben noch ganz schön schwer machen können und wir eher bei barbarischen Verhältnissen handeln, halte ich für größer. Aber wir haben trotzdem historisch diese Chance und damit, wenn du so willst, auch die Verpflichtung, Verantwortung, diese Möglichkeit zu nutzen. Du meinst also, der aktive, bewusste Schritt, der sich aus dieser Betrachtung ableitet, ist bis jetzt erstmal nur diese Betrachtung auf das Verständnis dieser Dinge zu lenken. Mehr also meine Handlungsmöglichkeit ist nicht größer im Moment. Mhm. Und ich würde mir wünschen, dass sich natürlich mehr Leute dessen bewusst sind und dann auch. Ich meine, es gibt ja auch, ich bin wirklich nicht der Einzige, es gibt schon auch noch Leute, die in eine ähnliche Richtung denken und dann natürlich auch verschiedene Sachen ausprobieren. Ja gut, also man entwickelt ein Verständnis dafür. Nur hat man ein Verständnis, aber was macht man denn? Was kann man da aktiv beitragen? Also wo ist das Willentliche, der willentliche Beschluss, der quasi Voraussetzung wäre für die Aufhebung der automatischen Geschichte? Wie würde der aussehen? Vorschläge? Also es geht wirklich nicht darum, sozusagen eine aufklärerische Position zu gewinnen, in dem Sinne, ich weiß es und ich kann es euch sagen. Sondern es geht darum, einen Prozess, der ohnehin abläuft, in seinen Potenzen zu erfassen. Ob die sich durchsetzen, ob die zur Geltung kommen, hängt unter anderem davon ab, wie die Leute, die es ohnehin tun, sich das auch bewusst werden. Und als Teil dieses Tuns ist das sozusagen eine Selbstkritik dessen, was man tut, was ich sagen hier vorfrage. Mehr kann man nicht machen. Aber das ist ja immerhin was. Die Frage, woher nimmst du überhaupt den Mut, musst du ja sagen, sowas überhaupt zu denken, nachdem man nun selbst mehrfach erlebt hat, erste Phase der allgemeinen Krise, zweite Phase der allgemeinen Krise, die Phasen wurden ja immer mehr, ne? Da gab es Unterphasen und Etappen und sonst was. Man kriegt das schon gar nicht mehr auf die Reihe. Das hat ja dann eigentlich auch das Gefühl, dass längst aufgehört wurde, im Osten längst aufgehört wurde, Kommunismus zu denken. Die Leute, die es versucht haben, ich habe das im Nachhinein verfolgt, der ist für mich ein faszinierender Mann, Lothar Kühne, der wurde als Spinner, als ein absurder Typ so dargestellt, der hat diese irre Aufgabe auf sich genommen, die DDR, der ein Patriot da war, der gelitten hat und der ein Patriot da war, als eine potenziell kommunistische Gesellschaft zu denken. Also nicht, dass es eine ist. Der hat diese Zwänge, die bestanden zur Warenproduktion, nicht als Ideal angesehen, sondern als unvermeidbare Tatsache. Er hat es an Bauwesen und sowas abgehandelt. Marzahn war für ihn nicht das Ideal der sozialistischen Lebensweise, aber als er eine nicht ausweichbare Tatsache, bestimmte Grundbedürfnisse erstmal zu befriedigen, was für ihn ein zunehmendes Problem war, dass mit diesen Formen Sachen reproduziert wurden, die mit nicht in Richtung Kommunismus zeigten, sondern die eindeutig zeigten in das, was es auch war. Eine kapitalistische Warenproduktion. Die Nähe zum Westen wurde sozusagen immer stärker. Das hat er nicht denunziert, sondern hat gehofft, dass das ein Durchgang ist, sagen wir mal, so wie du das denkst. Und trotzdem hat er immer wieder versucht, wo das rundherum schon längst aufgehört hatte, über die Perspektive des Ganzen nachzudenken. Der Begriff real existierender Sozialismus war ja Ausdruck dessen, dass man da nicht mehr drüber nachdenkt. Hat der immer versucht, von diesem Ufer, an dem er sozusagen steht, die Brücke zum möglichen Kommunismus zu schlagen. Die Brücke wurde immer weiter. Die dialektischen Zirkel, die er drehen musste, wurden immer größer. Wenn du das liest, sagst du, okay, oje, oje. Und dann hat er sich umgemacht. Der Erkenntnis ist nicht. Und er hat nicht die Staatsführung der DDR dafür verantwortlich gemacht, sondern er hat das reale Problem angenommen. Wenn der Mann die Wende überlebt hätte, der würde bestimmt hier sitzen. Der könnte viel mehr sagen zu den Sachen, als wir uns da so mühselig arbeiten. So, was ich jetzt sozusagen mache, ist, das habe ich sozusagen gestern dazu gesagt, diese von heute ausgehenden Kommunismus vorstellen, den Realitätsbezug des Ganzen auch dadurch zu stärken und auch die Begriffe zu schärfen, indem ich also diese ganzen Fehlschläge nicht als Ausdruck von Dummheit, von Redensarten, von Illusionen, irgendwelche Führer über das, was tatsächlich ist, sondern als Ausdruck der real vorhandenen, sprich nicht vorhandenen Möglichkeiten, diese Gesellschaft zu bringen. Das nehme ich so Sachen einfach auseinander. Ich nehme das einfach ernst. Ich will das nicht denunzieren. Die haben bloß darüber geredet. In Wirklichkeit hat es was anderes abgespielt. Sondern ich versuche den Zusammenhang wirklich herzustellen. Das stützt mich eben eigentlich in dieser Begründung, dass ein Zustand erreicht ist, wo die Möglichkeit tatsächlich gegeben wäre. Und zwar die Möglichkeit, die es vorher nicht gab. Das hebt das gar nicht auf. Ne? Dass es auch sein kann, das ist ein frommer Wunsch, deswegen, weil die Gesellschaft sich eher zerstört, als dass daran noch irgendwas Positives ist. Also, wie sich etwa wie die Luxemburg in Bezug auf den Ersten Weltkrieg sagte, nach diesem Krieg einen Sozialismus anzustreben, ist Wahnsinn. Die barbarischen Realitäten dieses Krieges zerstören das, was an menschlicher Substanz erforderlich ist, um also eine sozialistische Gesellschaft zu errichten, vollständig. Ja, also trotzdem hat sie ja zusammen das versucht, aber das drückt zusammen aus, wenn diese Barbarei sozusagen noch weitergeht, die Fundamentalismen zunehmen, ist es mitnichten dazu geeignet, irgendeine gedankliche, mentalitätsmäßige Möglichkeit, die es heute gibt, so auszubauen, dass sie eine ganze Gesellschaft bauen kann. Das halte ich also auch alles für möglich. Aber wenn man nicht zynisch werden will, dann streckt man seinen Kopf an und sagt, naja, aber nun versuche ich trotzdem mal zu denken. Das ist das. In der Sicherheit gibt es da nicht. Überhaupt nicht. Du sagst, Uli, du möchtest dich doch schon eher als ein Beobachter und maximal Bewusstmacher, aber nicht Propagierer darstellen. Stefan hat immerhin mit den Schultern gezuckt. Das heißt, er sagt, er würde sich das durchaus wünschen, wenn sich aus diesem Denken auch ein, weil wozu denkt man sonst, eine Tat entwickeln könnte, die man also aktiv beitragen kann und nicht nur warten, bis es so kommt oder anders kommt oder weiß ich, kommt. Und das scheint mir jetzt so eine offene Frage zu sein, die werde ich mit nach Hause nehmen. Ich kann mit dir mal weiter diskutieren, weil ich halte alle diese Anstrengungen und diese schönen Darlegungen, die du auch zur Software machst, für nicht wäre schade drum, wenn man nicht daraus was ableiten könnte, was man tun kann. Also wir können gerne darüber reden und ich habe auch noch mehr Ideen dazu, aber das ist eigentlich nicht das Thema. Kann man ja so, also Stefan hat Christian hat einfach gesagt, gut, dann mache ich mal ein Modell. Ja. Und sofort wurde er angegriffen, war ja auch schön, dass man eben was hatte zum Angreifen. Und das war aber konkret. Ja, ich würde das auch als Teil, als einen Beitrag betrachten zu der notwendigen Diskussion, die wir brauchen. Das wäre weil nämlich das Modellbildung. Ja, natürlich. Und es ist auch nötig, dass das diskutiert wird. Und zwar sowohl kritisch ablehnen, wie Uli diskutiert hat. Ich habe das ein bisschen anders gesehen und wäre da durchaus bereit, darin schon was zu erblicken, was sinnvoll sein kann. So, aber das ist genau das ist sozusagen eine ganz andere Debatte dann um mögliche Zukünfte, als um die Frage, wie können wir jetzt, was weiß ich, die Partei der Linken oder sonst wen unterstützen, damit sie möglichst viel Prozente kriegt. Ja, gut. Oder noch anders, wie können wir die Revolution vorbereiten? Das ist für mich sozusagen kein Weg einer gesellschaftlichen Transformation mehr. Sondern die gesellschaftliche Transformation findet nur statt, indem wir anders produzieren. Punkt. Wir müssen einfach anders produzieren. Und dieses, wir müssen einfach anders produzieren, müssen wir machen. Und müssen wir vorbereiten, wo wir eigentlich mittellos sind. Weil wir haben natürlich die Produktionsmittel nicht in den Händen. Ah doch, ein paar schon. Die Computer haben wir natürlich schon, die kann man nämlich kaufen. Und die können wir als Produktionsmittel verwenden. Und deswegen ist das ja so toll mit der freien Software, weil das da eben wegen der Sonderbedingungen geht. Also die Frage, wie kann man das verallgemeinern? Und deswegen gibt es viele Projekte, die da was versuchen. Davon würde ich 90% auch wieder in Grund und Boden kritisieren. Weil ich denke, dass sie dann doch wieder in die alte Kategorien zurückfallen und so weiter. Aber genau so einen gesellschaftlichen Ausprobier- und Reflexionsprozess, den brauchen wir. Wir brauchen einen gesellschaftlichen Ausprobier- und Reflexionsprozess, wie wir neu produzieren können. Weil nur das der Weg der gesellschaftlichen Transformation sein kann, weil er es auch immer nur so war. Ich will mal was Persönliches dazu sagen. Was ich vor 8 Jahren hatte, ist einen derartigen Konflikt mit Verwandten, mit denen ich in Polarbauer Sachen gegeben. Wir könnten über das Wetter reden. Es war fast wie 88, 89, da könnte man auch über das Wetter reden, und wobei sofort bei massiven Konfrontationen. Bloß diesmal mit umgekehrten Vorzeichen. Ja, mit den gleichen Leuten, mit umgekehrten Vorzeichen, die daran gipfelten, dass die mich anschrien, wo sind denn deine Truppen? Die das Neue produzieren. Dafür hatte ich nichts weiter gemacht, sozusagen, als so eine Idee, was entwickelt, was es denn sein könnte, welche gesellschaftliche Bedeutsamkeit es vielleicht haben könnte, ne, dass also Leute außerhalb ihrer Erwerbstätigkeit nützliche Dinge produzieren. Gar nichts weiter, völlig kein Angriff, nichts mehr. Es war dann zum Monolog geworden, aber es explodierte förmlich. Aber so, ne, dass also von dem Zeitpunkt auch keine gemeinsamen Urlaube mehr möglich waren. Jetzt heißt also seit einem Jahr, bombardieren mich die gleichen Leute ständig mit Artikeln, die sie aus dem Spiegel oder sonst was rausreißen über die Finanzkrise. Ein Argument war noch, ich soll aufhören mit so einem Zeug, was sollen wir denn unseren Kindern, die also so um die 30 waren, sagen, das als Perspektive sozusagen, die sich mühen, überhaupt ein Bein auf den Boden zu kriegen. dass sozusagen ins Leere gehen könnte, das durfte nicht wahr sein. Wenn ich nicht ein vollständig entwickeltes Konzept zusammen, Montag könnte man es so machen, so haben sie sich dargestellt, auch lässig war so. Jetzt bombardieren mich die gleichen Leute mit Argumenten, mit Sachen, wo sie mir meine eigenen Argumente als ihre sagen. Das interessiert dich, das musst du mal überlegen, in diese und jene richtig. Offensichtlich war, ich nehme mal an, in der letzten Zeit ist wieder ruhig, weil es ja so aussieht, die Finanzkrise schwindet ja irgendwie. Ne? Die haben einen solchen Schock gekriegt. Und ihre massive Abwehr vorher, die beruhte ja auf der Tatsache, dass sie durchaus in der Lage sind, um die, über die Konsequenzen dessen, worum es da eigentlich geht, nämlich dass es gesamtgesellschaftliche Konsequenzen hat. Das wissen die ganz genau. In dem Sinne sind sie also durchaus charakteristische Ossis, ob dafür oder dagegen, aber in dieser Auseinandersetzung, die es geistig und praktisch immer gab im Osten, war ein Ganzheitsdenken gefragt. Es war Ost-West-Alternative, war permanent zusammen diskutiert als gesamtgesellschaftliche Alternative. Dieses Denken ist weiterhin da, jedenfalls in vielen Bereichen. Damit sagen, das war eigentlich so der Punkt, ich habe die nie mehr mit irgendwelchen Sachen berührt. Also sie haben natürlich gewusst, sie sehen mich in dem Keller immer sitzen, die wissen ja, was der da macht. Und die wollen auf einmal was hören. Die provozieren mich permanent. Und zwar als Beantwortung ihrer eigenen Frage. Wenn ich sage, ich will kein Wanderprediger sein, das heißt, ich will Leuten, die eigentlich kein Problem haben, die eigentlich in dieser Gesellschaft ganz gut zu Rande kommen und sich mehr oder weniger darauf wohlfühlen, ist doch völlig Unsinn, denen irgendwas erklären zu wollen. Wenn es aber ihr eigenes Problem ist, dann halte ich das für sehr wertvoll, wenn Leute da sind, die sagen wir, das schon mal durchdacht haben und sagen, hier, können wir immer machen. Das ist nicht einfach eine Beobachterhaltung. Ne? Denn das, was wir hier machen, ist ja keine Beobachterhaltung. Wir verständigen uns doch über unsere eigenen Verhältnisse, und anders geht es ja gar nicht. Und wenn sich das ausdehnt, sagen wir, in alle möglichen Bereiche, und die Tatsache, die längst ja bekannt ist, dass der König nackt ist, das ist auch so dargestellt. Jeder von uns weiß doch, dass der ganze Laden unmöglich ist vor 10 Jahren. Dass es nicht gut geht, aber das darf nicht ausgesprochen werden. Heute sprechen sie es aus. Es wird wieder weggehen, denke ich mir, bei der nächsten, wenn das richtig wieder zuschlägt, ist es wieder voll da. Und da wird sich zeigen, ob also hier, will man das so ausdrücken, die Gedanken, die da sind, ob eine Wirklichkeit auch in Form von einzelnen Personen zu so einem Gedanken auch drängt, nach diesem Gedanken greift oder nicht. Und wenn es alles Blödsinn sein sollte, dann ist es immerhin eine für mich persönlich höchst angenehme Beschäftigung, sowas zu machen. Aber eventuell ist es ja auch mehr. Insofern ist es nicht eine reine passive Beobachterhaltung. Ich meinte ja auch den Prozess, der dann stattfinden wird, inwieweit man den jetzt einfach hinnimmt. Das kam damals auch von alleine zum Kapitalismus. Die Revolutionäre in Paris haben das vielleicht gedacht, dass sie das gemacht haben, aber es war ja eigentlich ein ganz anderer Prozess, der im Hintergrund die schon einmal ökonomische und Produktivkraftentwicklung und so. Der aktive, bewusste Schritt, den ich meine, der für eine gestaltete Gesellschaft notwendig ist, ist schon irgendwo eine Revolution. Ganz egal, ob man die nun Transformation nennt oder nicht, wenn sie gestaltet ist, wenn man sie in die Hände nimmt. Wenn sie von alleine abläuft und ist die Frage, welchen Zeitpunkt befindet man sich, kann man jetzt vielleicht nur solche Dinge machen, mal drüber reden und sich klar werden, ist es ja. Aber irgendwo eine Idee, wie man denn aktiv eingreift, man könnte auch sagen, okay, wir haben verstanden, es geht nicht. Also wir können uns überhaupt da sein. Moment oder so. Das wäre auch eine Sinn. Eine Frage habe ich dabei. Macht es Sinn, das wenigstens grob perspektivisch wieder auf eine Art Zeitschiene einzuordnen? Ab dann vielleicht die Möglichkeiten, dass man Formationen in den Müll geschmissen hat, hat mich schon lange irgendwie verstimmt. Oder heißt es weiterhin, wie es so schön heißt, heute Geschichte ist da vorne offen wie eine offene Hose. Also da kann alles passieren. Da kann man eine gewisse Ordnung auch nach vorne bringen. ziehen oder eine gewisse Perspektive. Und das geht im Moment nicht, das sehen wir alle ein, aber das geht. Die Utopie ist ja hier auch mit angesprochen. Das ist etwas, was auch mit gebratenen Tauben, Jungmühle und mit fliegenden Teppich und so weiter zu tun hat. Das sind ja auch menschliche Uraltphänomene, Wünschbarkeiten, Machbarkeiten und Evolutionsgesetze. Kann man das irgendwie versuchen, nach vorne in eine gewisse Ordnung zu bringen? Wir haben ja heute einige Ergebnisse hier erzielt, die das vielleicht nicht widersprechen. Oder muss man sehen, man bemüht sich, versucht aufzuklären, aber wie es kommt, wissen wir nicht. Ungewissheit nach vorne ist etwas nicht gerade Positives. Also ich glaube, was wir nicht mehr machen können, ist sowas wie eine Geschichtsphilosophie im Sinne von die Abfolge von Formationen und deswegen kommt jetzt logisch diese neue Formation. Sondern was wir machen können ist, oder was wir jetzt auch versuchen ist, die Bewegungsgesetze zu begreifen, unter denen wir jetzt stehen und handeln. Und um darin dann eingreifen zu können, und mein Vorschlag, das zu begreifen, war ja das, was ich ganz kurz mit der Keimform skizziert habe, mit der doppelten Funktionalität und so weiter, das sind einfach nur erstmal Handlungskriterien, die, aus denen man nicht ableiten kann, was dann sozusagen hinten rauskommt. Man kann das ja einschränken, soweit wir das heute absehen. Ich denke, was man machen kann, ist, dass man, wir sind ja erstmal darauf zurückgeworfen, dazu zu sagen, Negativbestimmungen machen zu können, was wir nicht wollen. Wir wollen keine Vermittlung über den Wert. Es kann sich nicht um Tausch handeln oder Äquivalententausch schon gar nicht. Und so weiter. Wir haben ein paar Negativbestimmungen, wir haben auch ein paar Positivbestimmungen. Es muss eine gesellschaftliche Vermittlung geben, weil es gibt keine isolierte Einzelproduktion und die anderen wissen nichts voneinander. Es wird irgendwie eine Art von gesellschaftlicher Rationalität geben. Wie stellt die sich her? Da würde ich mit dir schon übereinstimmen, dass es die geben muss. Aber wie stellt die sich her, wenn sie sich nicht hinterrücks über den Wert herstellt? Welche Art von Kommunikation wird es geben? Und so, aber das sind jetzt schon wieder Fragen. Fragen, die wir durchaus auflisten können, um zu sagen, die müssen wir eigentlich im Prozess beantworten. Im Prozess, in dem wir drinstehen. Ohne dass wir sagen können, dieser Prozess läuft jetzt so automatisch ab, weil wir erstens wissen, dass der Kapitalismus untergeht und zweitens wissen, wer das Subjekt der neuen Gesellschaft ist. Beides wissen wir sozusagen im Sinne von einer absoluten Sicherheit nicht. Wir wissen nicht, wie in welcher Weise sich der Kapitalismus immer wieder regenerieren kann und wie groß die Finanzblase werden kann. Na, da kann man ja auch mal Szenarien aufstellen. Klar, kann man machen. Es gibt auch viele Leute, die das tun und schon zigmal verkündet haben, diese Blase ist jetzt wirklich die letzte. Aber ich weiß nicht, ob das irgendwie weiterhilft. Was weiterhilft, ist einfach nur erstmal überhaupt die Bewegung zu verstehen, um darin handeln zu können. Ich wollte noch was sagen, was ich jetzt vergessen habe. Was ich vorschlagen möchte zu vermeiden, ist, in Dualismen zu verfallen, der Gestalt, wie sie zum Beispiel der, dein Kumpel, dein Freund, der da eingestanden hat, Julian, so schön formuliert hat. Er hat gesagt, ja, wie kommt denn jetzt der Umsturz? Entweder durch die Eigenentwicklung des Kapitalismus und wir gucken zu, oder durch den Kampf der Arbeiterklasse und dann müssen wir es machen. Sozusagen entweder als Automatismus oder als Voluntarismus. Das ist eine unkluge, falsche, auch meiner Ansicht nach nicht hilfreiche, ein hilfreicher Dualismus, wo man etwas gegenüberstellt, was sicherlich in der oder der Form nicht sein wird. Sondern es wird natürlich, es gibt beides, es gibt objektive Gesetze, nach denen bestimmte Entwicklungen verlaufen, Marx hat die analysiert, wie im Kapitalismus sind, wir haben ein paar neue Kriterien versucht dazu entwickeln, mit Keimform und so weiter und mit der doppelten Funktionalität. Es gibt immer das Handeln der Menschen, die ihre Lebensinteressen verteidigen, unter welchen Bedingungen auch immer, es gibt es immer. Es gibt kein Zuschauen, es ist Quatsch. Und jetzt ist aber die Frage, wie wird gehandelt? Gehandelt wird sowieso immer. Wie können wir auf die Bewegung innerhalb der Bewegungsgesetze des Kapitalismus uns selber bewegen? Wie können wir das, die Gegenwehr organisieren, dass sie eine Perspektive bekommt? Wie können wir etwas neue, die neue Produktionsweise, die wir brauchen, aufbauen? Und so weiter. Die Frage ist also kein Entweder-Oder, entweder zugucken oder sich beliebig was ausdenken und dann einfach machen, sondern es ist natürlich das dialektische Verhältnis von beiden, weil in dem Maße, wie wir eingreifen, meinetwegen irgendwo eine große Aktion machen, eine Demonstration oder so, verändern sich natürlich auch wieder die Handlungsbedingungen. Im Nachhinein könnte man dann sagen, naja, okay, da haben die Menschen gehandelt, aber war nicht letztlich alles ein Automatismus? Also im Nachhinein kann man dann sich vielleicht die Frage stellen, ob wäre auch dann aus meiner Sicht falsch, aber könnte man dann sagen, na letztlich war die Geschichte, da war es nicht alles eine logische Abfolge? Ich glaube, dass man im Nachhinein wirklich sowas rekonstruieren kann, dass man sagen kann, naja, das eins folgt aus dem anderen und wir kennen die Gründe und dann kam das und dann kam das und dann kam das. Kann sein, natürlich kann man das betrachten, aber auch dann gilt, das waren konkrete Menschen, die da drin gehandelt haben. Und auch dann gilt, der Kapitalismus musste nicht zwangsläufig in dem und dem Jahrhundert jetzt kommen. Die Frage war ja, warum ist er nicht zum Beispiel im 14. Jahrhundert aufgetreten? Wo in Oberitalien schon die ersten bürgerlichen Verhältnisse existierten, mit einem recht ausgefeilteten Bankensystem, Kreditsystem und so weiter. Sowas wie die erste Weltmacht war da hergestellt. Ja? Dafür hat es konkrete Gründe gegeben und im Nachhinein können wir sagen, ja, das konnte ja noch nicht aus dem und dem und den Gründen. Aber das können wir immer erst im Nachhinein machen. Und auch die jetzige Entwicklung werden wir erst im Nachhinein in ihrer Logik rekonstruieren können. Im Vorhinein geht's nicht. Sondern wir können im Vorhinein nur versuchen, aus den alten Erfahrungen zu lernen und immer aktuell versuchen zu begreifen, wo befinden wir uns jetzt, wie bewegt sich dieser Kapitalismus, welche Bestimmungen können wir gewinnen aus negativen Bestimmungen, die wir aufstellen und sozusagen uns versuchen, an der Front der Erfahrungsgewinnung zu bewegen. Wir müssen halt immer an der Front sein. Und an der Front sein bedeutet, das hört sich jetzt sehr militärisch an, aber ich meine im Sinne von Denken, an der Front sein bedeutet auch immer wieder die eigenen Erkenntnisse in Frage stellen. Und dann kann es natürlich sein, dass wir möglicherweise in 10 Jahren sagen, was wir heute gesagt haben, ist in dem und dem Punkt falsch gewesen. Aber es bleibt uns nichts anderes übrig, als auch dort durchzugehen. Auch denkend dort durchzugehen. Anstatt uns zurückzulehnen und zu sagen, Scheißrealität hat nicht so funktioniert, wie unsere eigentliche Theorie von vor 150 Jahren es voraussagte. Das geht nicht.